nachts um diese Zeit anzurufen. Ruhig, Billy Boy, ruhig. Sicher eine falsche Verbindung. Ich werde gar nicht erst hingehen. Siehst du, hört auch schon auf. Wie mein braver Billy. Konnte ja gar nicht für mich sein. Schön, so leg dich, Billy. Schlaf weiter. Ach, schon gut, braver Hund, braver Wachhund. Schlaf jetzt weiter. Ach, hat mich das auffahren lassen. Schon wieder, du liebe Zeit. Schon gut, Billy Boy. Na, still jetzt. Ich muss wohl doch einmal an den Apparat gehen, obwohl ich wirklich nicht weiß, wer das sein könnte. Hallo? Miss Nicholson? Ja, ja, hier ist Miss Nicholson. Wer ist am Apparat? Miss Nicholson, hier spricht ein Freund, der Sie nur warnen will. Miss Nicholson, seien Sie auf der Hut. Auf der Hut? Was soll das heißen? Wer sind Sie? Ich sagte Ihnen doch, ein Freund, der Sie nur warnen will. Jemand ist scharf auf Ihr Geld. Miss Nicholson, seien Sie auf der Hut. Aber wer sind Sie? Was soll das heißen, mich mitten in der Nacht aus dem Schlaf zu reißen? Seien Sie auf der Hut. Man weiß von dem Geld, das Sie bei sich versteckt halten. Oh Gott. Und man wird vor nichts zurückschrecken, um heranzukommen. Nicht einmal vor einem Mord. Nicht einmal vor einem Mord? Ja, Miss Nicholson. Nicht einmal vor einem Mord. Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, hören Sie heute ein Kriminalstück von Ernest Dudley. Ein Fall für Dr. Morell. Mit Franz Schafeitlin in der Rolle des berühmten Doktors Morell und Milja Vögen in der Rolle seiner ebenso hübschen wie unternehmungslustigen Sekretärin Miss Frail. Wer kann das nur sein? Naja, wie Dr. Morell immer sagt, im Zweifelsfall am besten gehen und sehen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ist Dr. Morell da? Ja, nur er ist sehr beschäftigt und ist kaum zu sprechen, außer auf Vereinbarung. Wissen Sie... Es ist ziemlich dringend. Doch hoffentlich nicht wieder eine Sache auf Leben und Tod. Wie komisch, dass Sie das sagen. So? Das ist es nämlich. Oh, also wenn die Sache wirklich so ernst ist. Aber bitte kommen Sie doch herein. Ich will versuchen, ob ich den Doktor sprechen kann. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Bitte kommen Sie doch herein. Bitte nehmen Sie doch Platz, Miss Nicholson. Ich würde ja Dr. Morell gar nicht bemühen, nur ich kenne eine seiner Patientinnen und sie sprach so sehr lobend von ihm. Das freut mich aber sehr. Und mir liegt wirklich außerordentlich daran, ihn zu sprechen. Könnten Sie mir vielleicht eine kleine Andeutung machen, worum es sich handelt, Miss Nicholson? Oh ja, sehen Sie... Ich soll ermordet werden. Ach, Sie sagten ermordet? Ganz richtig. Oh ja, na ja, das ist... Und ich dachte, vielleicht ist Dr. Morell nun so freundlich und nimmt sich dieser Sache einmal an. Ja, nur er ist wirklich ganz schrecklich beschäftigt. Ja, ich weiß, ich hätte anrufen sollen oder schreiben und ihn fragen, wann ich ihn sprechen kann. Ja, das ist so das Übliche. Aber bis dahin könnte es vielleicht schon zu spät sein. Bis wann? Bis morgen. Ach, wann glauben Sie denn, ermordet zu werden? Oh, heute Nacht. Bei der Planung seines Verbrechens, beziehungsweise während der tatsächlichen Ausführung, fürchtet der Täter in jedem Fall die Missgunst der Götter. Etwa wie im alten Japan, die Erbauer des Nikko-Tempels in Hondo, berühmt durch seine Grabstätten der ersten und dritten Shoguns der Tokugawa-Dynastie. Nachdem die Meister ein Grabmal von makelloser Schönheit errichtet hatten, wurden sie sich bewusst, dass dieses Grabmal den Neid der Götter erregen könnte. Um diese zu versöhnen, zerstörten sie daher absichtlich die Symmetrie der Säulen durch einen Fehler. Dr. Morell, es tut mir leid, Sie unterbrechen zu müssen. Ah, schon fertig mit Ihrer anderen Arbeit, Miss Frehl. Ja, aber... Gut, dann kann ich vielleicht Ihnen diese Notizen weiter diktieren, statt diesen Apparat hier in Anspruch zu nehmen. Ja, Doktor, aber... Es ist mir angenehmer so. Oh, wirklich? Ja, aber da ist eine gewisse Miss Nicholson, die Sie unbedingt sprechen will. Miss Nicholson? Wer ist das? Ach, etwas ziemlich Verschrobenes, fürchte ich. Scheint Angst zu haben, dass sie ermordet wird. Ich habe mein Bestes getan, um sie loszuwerden, aber... Um sie loszuwerden, Miss Frehl? Ich weiß doch, Sie wollen Ihre Zeit nicht mit törichten alten Tanten vertun. Und ein kleines Gespräch mit Miss Nicholson? Das wäre vertane Zeit für mich, meinen Sie wohl? Sie sagte, dass eine Ihrer Patientinnen eine Freundin von ihr sei. Aber offensichtlich hat sie irgendeinen lächerlichen Vogel im Kopf. Also, wenn das Ihre Meinung ist, Miss Frehl, dann... Oh, ich bin überzeugt. Aber ich werde schon eine Entschuldigung finden, Dr. Morell. Machen Sie sich nur keine Sorgen. Sie haben mich unterbrochen. Ich wollte sagen, dann halte ich es doch für besser, mit ihr einmal zu sprechen. Oh. Wollen Sie ihr bitte sagen, dass ich gern bereit bin, Sie zu empfangen? Ja, Dr. Morell. Ich will es ihr gleich sagen. Und angefangen hat es genau vor einer Woche, Dr. Morell. Oder war es noch früher? Jedenfalls seither ruft jemand jede Nacht um 12 bei mir an und warnt mich. Ich sei in Gefahr. Mein Geld solle mir geraubt werden. Und ich habe auch merkwürdige Schritte gehört. Draußen Schritte vor dem Haus, wenn es dunkel ist. Sie sagten, am Telefon war eine männliche Stimme? Ja, und immer die gleiche. Die Stimme klang aber etwas verstellt. Wo wohnen Sie? River Street Nummer 5, Chelsea, gleich unten am Fluss. Wohnen Sie da allein? Allein, mit meinem Hund. Er leistet mir schon seit 11 Jahren Gesellschaft. Jetzt wird er langsam etwas betagt. Aber es ist nur ein kleines Haus, wissen Sie. Ich werde ganz gut allein damit fertig. Ich lebe aber auch sehr einfach. Haben Sie irgendwelche Angehörigen? Keine, fürchte ich. Nur meinen Bruder. Aber ihn habe ich jetzt schon seit 3 Jahren nicht mehr gesehen. Als ich zuletzt von ihm hörte, war er in Neuseeland, glaube ich. Oder war es Südafrika? Und Sie haben keinerlei Ahnung, wer es sein könnte, der Ihnen etwas antun will? Nicht die geringste. Ich kann mir wirklich niemand denken. Das heißt... Aber nein, nein, nein, der könnte es nicht sein. Wer, Miss Nicholson? Ach, nur ein paar Leute haben sich ein- oder zweimal über meinen Hund beschwert. Und da war dieser Mr. Aber nein, nein, der könnte es wirklich nicht sein. Miss Nicholson, sagen Sie, warum bringen Sie Ihr Geld nicht auf eine Bank? Was für ein Geld, Doktor? Ich habe kein Geld. Aber wieso glaubt dann dieser anonyme Freund, dass Sie welches haben? Ach, wahrscheinlich irgendein dummes Gerücht, das seine Runde macht. Vielleicht, weil ich allein lebe. Oder vielleicht auch, weil ich einen Hund halte. Ich weiß wirklich nicht. Miss Nicholson, warum sind Sie eigentlich zu mir gekommen, statt zur Polizei zu gehen? Weil diese Freundin von mir, die einmal ihre Patientin war, Miss Hanshaw, oder, nein, die war es nicht. Also jedenfalls, die sagte, sie wären so besonders geschickt. Oh, wie überaus freundlich von ihr. Und außerdem, bei der Polizei, glauben sie mir ja doch nicht. Die meinen, ich sei eben eine einfältige alte Frau. Was ich mir aber wirklich nicht denken kann. Aber so ist es. Ich ging hin, gleich als diese abscheuliche Geschichte da anfing. Da sagten sie, sie würden jemand zur Bewachung schicken. Aber glauben Sie mir, einen Polizisten habe ich noch nie bei mir in der Gegend gesehen. Sie sind ja auch schon im Bett zu der Zeit, da er Dienst tut. Ich schaue aber abends immer noch einmal hinaus, ehe ich schlafen gehe. Und es kann ja auch ein Detektiv in Zivil sein. Man braucht einen Polizist nicht unbedingt gleich auf den ersten Blick zu erkennen. Aber man müsste doch einmal diesen Mann fassen können, dem er telefoniert. Ich habe Ihnen doch gesagt, er telefoniert jede Nacht um die gleiche Zeit. Das ist vielleicht gar nicht so leicht. Sicher ruft er von ganz verschiedenen Apparaten an. Ja, darüber haben Sie auch etwas gesagt. Oder war das, weil... jedenfalls, Sie hatten nichts als Ausreden. Wie dem auch sei, überlassen Sie diese Angelegenheit einmal mir, Miss Nicholson. Ich werde alles tun, was in meinen Kräften steht, um dieser Sache ein Ende zu bereiten. Ach, ich wusste ja, dass Sie mir helfen würden. Was diese Bedrohung Ihres Lebens und Ihres Besitzes angeht, mir scheint... Das brauchen Sie nicht allzu ernst zu nehmen. Kaum anzunehmen, dass jemand sich die Mühe machen würde, Sie zu warnen, falls er wirklich solche Absichten hätte. Schließlich und endlich, wer gewarnt ist, kann sich wappnen. Nein, ich glaube auch nicht. Ach, dann also vielen Dank, Dr. Morell, vielen Dank. Miss Frehe. Dr. Morell? Wollen Sie bitte Miss Nicholson hinaus begleiten, Miss Frehe? Oh ja, bitte, Miss Nicholson. Ach, vielen Dank. Ich bin Ihnen ja so dankbar, Dr. Morell. Sicher werden wir Ihnen schon bald wieder zu einem ruhigen Schlaf verhelfen können, Miss Nicholson. Ach, vielen, vielen Dank. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie dankbar ich Ihnen bin. Hier hinaus bitte, Miss Nicholson. Ja, natürlich. Ich weiß, ich darf die Zeit des Doktors nicht mehr in Anspruch nehmen. So. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Was halten Sie von ihr, Dr. Morell? Glauben Sie, dass sie wirklich in Gefahr ist, ermordet zu... Oh. Was gibt's denn, Miss Frehle? Ihre Handtasche. Sie hat ihre Handtasche hier liegen lassen. Ach, und ich dachte, es sei Ihre, Miss Frehle. Oh, also wirklich, Doktor, nicht einmal tot würde ich mich mit so etwas sehen lassen. Das ist schon mehr ein Teewärmer als eine Tasche. Armes Ding, jetzt hat sie sicherlich nicht einmal Fahrgeld für den Bus. Laufen Sie ihr lieber schnell nach. Ja, gern. Oje, der Verschluss ist kaputt. Oh, Dr. Morell, schauen Sie nur, 5-Pfund-Noten, packenweise. Die Tasche ist voller 5-Pfund-Noten. Das scheint ja eine recht erhebliche Summe zu sein. Und da mache ich mir Gedanken über Ihr Fahrgeld. Mindestens 1000 Pfund sind das. Sie kann noch nicht weit sein, ich bin gleich wieder da, Dr. Morell. Das möchte ich auch sehr hoffen. Alle Häfen, Bahnhöfe und Flugplätze werden überwacht. Wie bitte? Für den Fall, dass Sie mit dem Gedanken spielen sollten, Miss Frehle, mit der Beute außer Landes zu fliehen. Oh, wirklich, Dr. Morell. Ich habe schon richtig Herzklopfen. Nichts zu sehen in der ganzen Harley Street. Jetzt laufe ich noch rasch hinunter bis zur Ecke. Sowas? Keine Spur. Wie vom Erdboden verschluckt. Na, wenn sie erst merkt, dass sie ihre Handtasche verloren hat, dann wird sie sich schon wieder melden. Kehren wir inzwischen besser wieder zu Dr. Morell zurück. nicht mehr erwischt, Dr. Morell. Sie scheint ins Blaue hinein verschwunden zu sein. In ein Taxi, höchstwahrscheinlich. Vielleicht könnte ich jetzt mit meinem Diktat meine Aufzeichnungen fortfahren? Sicher kommt sie gleich wieder zurück. Ich war... Wo war ich doch gleich? Ah ja, bei der fixen Idee des Verbrechers, dass das Geschick ihm seine Erfolge missgönnt. Und, richtig, ja. Dazu zitierte ich die Tempelerbauer im alten Japan. Moment, lassen wir uns die letzten Sätze doch noch einmal zuspielen. Dynastie. Nachdem die Meister ein Grabmal von makelloser Schönheit errichtet hatten, wurden sie sich bewusst, dass dieses Grabmal den Neid der Götter erregen könnte. Um diese zu versöhnen, zerstörten sie daher absichtlich die Symmetrie der Säulen durch einen Fehler. Dr. Morell ist... Ihr Organ kommt gut übers Diktaphon, Miss Frehl. Danke. Ja, also das war's. Genau wie bei den persischen Teppichknüpfern, nicht wahr? Die belassen doch auch irgendeinen Fehler im Muster, damit Allah nicht denkt, sie versuchten in seinem Angesicht etwas Vollkommenes zu schaffen. Und daran können sie immer sehen, ob es ein echter Perser ist. Wenn ich vielleicht jetzt meinen Faden weiterknüpfen dürfte? Oh, natürlich, Doktor. Ich habe nur versucht... Vielen Dank, Miss Frehl. Also bitte. Der Verbrecher ist davon überzeugt, dass weder Intelligenz noch List ihn gegen die Rache der Götter schützen können. Und dieser Faktor ist es, der ihn unbewusst auch dazu treibt, bei seiner Missetat irgendeinen Fehler zu begehen. Einen Fehler, der dann dem Kriminalisten einen Anhaltspunkt für seine Ermittlungen und die sichere Überführung des Täters gibt. Die Sekretärin von Dr. Morell? Ja, hier spricht Miss Nicholson. Ach. Es tut mir so leid, Sie schon wieder belästigen zu müssen, aber... Oh, Miss Nicholson, ja. Es ist alles in Ordnung. Ihre Handtasche ist hier und gut aufbewahrt. Ich habe sie liegen lassen. Miss Nicholson? Oh, und ich wollte sie... Miss Nicholson, alles in Ordnung. Vielleicht einmal nachzusehen. Miss Nicholson, Ihre Handtasche ist hier. Wie? Ach, Sie sagen, sie ist da. Ja. Sie haben sie gefunden. Ja, ich bin Ihnen noch nachgelaufen, aber Sie waren schon fort. Ach, ich bekam zufällig ein Taxi. Es fuhr gerade eins vorbei. Ach. Und ich merkte es gar nicht, bis ich nach Hause kam. Oh, verzeihen Sie, dass ich Ihnen all diese Mühe mache. Aber bitte, bitte. Übrigens, Miss Nicholson, die Tasche ist aufgesprungen. Ach. Sie scheinen ziemlich viel Geld darin zu haben. Ach, meine Güte, ach, wie ärgerlich. Nein, hier kann nichts damit passieren. Nur Sie sollten vielleicht doch einmal den Verschluss reparieren lassen, meine ich. Ja, ich weiß. Ja, das passiert immer wieder. Wann wollen Sie die Tasche abholen, Miss Nicholson? Ja, also jetzt muss ich einfach das Essen richten für meinen Hund. Er ist schon sehr alt, wissen Sie, und immer haben wir gleich Verdauungsschwierigkeiten, wenn wir die Mahlzeiten nicht pünktlich bekommen. Na dann heute Nachmittag. Ich bin immer im Büro. Nachmittags lege ich mich immer ein wenig hin. Na, ob es vielleicht morgen früh ginge? Aber natürlich. Obwohl da ein paar Sachen in der Tasche sind. Ja, 1000 Pfund zum Beispiel. Meine Schlüssel. Ja, richtig. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, wie Sie überhaupt in Ihr Haus gekommen sind. Nein, nicht mein Haustürschlüssel. Den lasse ich immer unter der Matte. Ach. Nein, aber meine Schreibtischschlüssel. Ach, du meine Güte, wie dumm von mir. Hören Sie, Miss Nicholson, ich glaube, am besten komme ich noch heute Abend bei Ihnen vorbei und bringe Ihnen die Tasche. Aber nein, das kann ich Ihnen doch nicht. Ich kann Ihnen doch nicht so viel Mühe bereiten. Aber davon kann doch gar keine Rede sein, Miss Nicholson. Ungefähr um 6, passt Ihnen das? Ja. Ach, das ist aber wirklich sehr liebenswürdig von Ihnen. Vielen, vielen Dank. Keine Ursache. Bis heute Abend also. Ja, auf Wiedersehen. Jetzt muss ich aber wirklich ans Kochen gehen. Billy Boy ist schon ganz ausgehungert. Wer? Auf Wiedersehen. Und vielen, vielen Dank. Ach so, der Hund. Miss Nicholson hat eben angerufen, Dr. Morell. Ich bringe ihr die Handtasche heute Abend zurück. Sie machte keine Bemerkung wegen des Geldes? Nein, wegen des Geldes sagte sie nichts. Mhm. Verbinden Sie mich doch bitte einmal mit der Embankment-Polizeistation. Embankment-Polizeistation, sofort. Und lassen Sie sich einen Kommissar geben. Ja. Vielleicht weiß der etwas über den Fall. Ja, Dr. Morell, ich habe mir alles notiert. Miss Nicholson, Chelsea, River Street 5. Und Doktor, Sie meinen, es sei zweifelhaft, dass sie sich überhaupt schon wegen der Geschichte mit der Polizei in Verbindung gesetzt hat? Ja, Kommissar, da sie sich alles andere als wahrheitsgemäß über ihre finanzielle Situation äußerte, liegt der Gedanke nahe, dass sie auch in diesem Punkt gelogen haben könnte. Wenn diese mysteriösen Anrufe immer noch weitergehen, so würde das meiner Ansicht nach darauf hindeuten, dass Miss Nicholson sich nicht gemeldet hat. Denn sonst wäre automatisch das Fernsprechamt benachrichtigt worden und Vorbereitungen getroffen, um ihren Apparat zu überwachen. So, dass Miss Nicholson heute schon nicht mehr belästigt würde. Das zumindest. Und sicher wären auch schon Schritte im Gange, um den Anrufer zu schnappen. Genau meine Meinung, Kommissar. Ich nehme an, sie hat sich das alles nur eingebildet. Wie viele Leute laufen herum und glauben etwas, was nie passiert ist? Tja, also. Ich wollte auch nur Gewissheit darüber haben, ob Miss Nicholson sich mit Ihnen in Verbindung gesetzt hat oder nicht. Natürlich. Sie möchten nichts riskieren. Wie übrigens auch nicht, Doktor. Ich rufe nochmal zurück, Doktor. Ich setze mich gleich mal mit dem Reviervorsteher in Verbindung. King, Embankment-Polizeistation. Kommissar Denham. Ah ja, Sir. Hören Sie, King, haben Sie irgendetwas gehört über eine Miss Nicholson? Wie war der Name? Nicholson. Eine gewisse Miss Nicholson? Ganz recht, ja. Hier nicht, nein. Irgendwelche Beschwerden eingelaufen über Telefonanrufe? Nein, Sir, hier hat niemand eine solche Beschwerde vorgebracht. Bitte mich sofort verständigen, wenn irgendetwas derartiges vorkommt. Ja, natürlich. Ja, falls etwas derartiges kommt, verständige ich Sie sofort, Sir. Ja, danke. Jawohl. Dieser Nebel über dem Fluss. Guten Abend. Schönes Wetter heute. Wie? Ja, ziemlich neblig, ja. Ja, dieser Nebel legt sich einem direkt auf die Brust. Ist hier der zuständige Beamte? Ja. Ja. Mir sind Polizeiwachen etwas ungewohnt, wissen Sie. Tatsache ist, ich bin noch nie auf einer gewesen. Ja, einmal muss man ja den Anfang machen, Sir. Was kann ich für Sie tun? Ich komme wegen etwas, das Sie vielleicht interessiert. Ach, ja, dann nehmen Sie doch Platz. Ja, danke, vielen Dank. Julian Smith. Julian Smith ist mein Name. Ich bin Künstler. Und ich wohne in einem kleinen Haus in der River Street. River Street? Ja, hier ganz in der Nähe. Ja, ich weiß, Sir. Meine Nachbarin dort ist eine etwas schrullige, ältliche Person, eine Miss Nicholson. Bitte, wie sagt sie, Miss Nicholson? Ja, ganz recht, ja. Und seit einer Woche etwa höre ich nur nachts immer Schritte vor ihrem Haus, wissen Sie. Und ein paar Mal habe ich auch schon ihr Telefon um Mitternacht noch läuten hören. Sie arbeiten vermutlich oft bis in die Nacht hinein, Mr. Thwell. Oh ja, sehr oft. Und auch jetzt gerade bin ich wieder an einer eiligen Arbeit. Aha, ja. Und was an diesen Schritten und Telefonanrufen bringt Sie auf den Gedanken, es der Polizei zu melden? Ja, all das erscheint mir ein wenig rätselhaft. Ich meine, das Telefon so mitten in der Nacht, das erscheint mir doch etwas sonderbar. Ja. Miss Nicholson lebt ganz allein und abgesehen davon, dass sie ein etwas verrücktes altes Mädchen ist, wird behauptet, dass sie ein Vermögen irgendwo in dem berühmten alten Stumpf in der Matratze versteckt habe. Sonst ist Ihnen aber nichts Verdächtiges aufgefallen? Nein, sonst nichts, Herr Wachtmeister. Ich dachte nur, ich müsste Sie mal darauf aufmerksam machen. Das ist doch... Naja, für alle Fälle. Also hoffentlich habe ich Sie nicht so lange aufgehalten. Nein, im Gegenteil, Mr. Smith. Wir sind Ihnen sehr dankbar für den Hinweis. Ich werde bestimmt dafür sorgen, dass dieser Sache einmal nachgegangen wird. Oh ja, das wäre mir sehr recht, ja. Dann also guten Abend. Guten Abend, Sir. Und vielen Dank. Verbinden Sie mich da bitte mit dem Kommissar, ja? 6 Uhr. Meine Güte, wie dunkel das heute ist. Dieser entsetzliche Nebel. Ich glaube, ich ziehe die Vorhänge zu, dann ist es gemütlicher. Nein, nein, nein, bleib du nur liegen, Billy Boy. Bleib du nur liegen am warmen Feuer. Brauchst doch nicht gleich zu bellen, wenn nachher diese junge Dame kommt. Sie bringt mir etwas. Eigentlich müsste sie schon bald hier sein. Natürlich, vielleicht wird sie sich ein wenig verspäten wegen des Nebels. Wie freundlich von ihr, sich all diese wie mich das immer schreckt. Ich wollte, es würde nicht klingeln. Chill, Billy Boy. Ich weiß nicht, soll ich jetzt antworten oder nicht? Billy Boy, still. Besser vielleicht ja. Es könnte die junge Dame sein. Vielleicht will sie mir sagen, dass sie durch den Nebel aufgehalten worden ist. Besser, ich gehe hin. Hallo? Still, Billy Boy. Ja, ja, hier ist Miss Nicholson. Wer ist denn am Apparat? Also still, Billy Boy. So braver Hund. Wachtmeister King hier von der Embankment-Polizeistation. Oh, ja. Ich wollte Ihnen nur sagen, Miss Nicholson, dass Dr. Morell heute Abend noch kommen und Sie besuchen will. Oh, wie nett von ihm. Zusammen mit Kommissar Denham. Oh, ja. Um sich ein wenig mit Ihnen zu unterhalten und nachzusehen, ob alles in Ordnung bei Ihnen ist. Damit Sie sich eben nicht zu sorgen brauchen. Ach, wie überaus liebenswürdig. Und weil es Sie vielleicht erschreckt, wenn jemand unerwartet aus dem Nebel bei Ihnen auftaucht, dachte ich, ich lasse es Sie vielleicht besser wissen. Also keine Angst, wenn Sie die beiden kommen. Ach, wie aufmerksam von Ihnen, wirklich, wie freundlich. Oh, ich glaube, ich höre schon jemand draußen. Aber nein, nein, das kann nicht sein. Billy Boy hätte dann längst schon gebellt. Nein, Sie können doch noch gar nicht bei Ihnen sein. Und doch, ich meine, ich höre Schritte. Ach ja, natürlich, das wird die junge Dame sein, die ich erwarte von Dr. Morell. Ach, wollen Sie bitte einen Augenblick am Apparat bleiben? Ich gehe nur und sehe nach. Ich möchte Sie nicht gerne draußen warten lassen bei diesem Nebel. Ich komme schon. Nein, Billy Boy, nein, nein, nein, schön hier geblieben. Ach, du willst doch nicht hinaus. In diesen scheußlichen Nebel. Sind Sie das, Miss? Wer ist denn da? Wer ist denn da? So, River Street. Da wären wir hier richtig, Miss. Wissen Sie, an welchem Ende das ist? Oh, leider nein. Na, also besser wird er auch nicht, der Nebel. Bei welcher Nummer sind wir denn jetzt? Das versuche ich gerade rauszubekommen, Miss. Schaut aus wie 19. Ja, 19. Gegenüber ist 20, muss also 5 weiter unten sein. Ja? Ja. Wenigstens haben wir jetzt einen Anhaltspunkt. Gut. Ich fahre langsam, ja? Im Fluss wollen wir nicht gerade landen mit dem Taxi, was? Nein, lieber nicht. Na, endlich. Nummer 5, Miss. Also, dass Sie das heute gefunden haben, Sie sind wirklich tüchtig. Halb so schlimm, Miss. Warten Sie bitte, ich bin gleich wieder da. All right, Miss. Vorsicht! Vorsicht mit dem Trottoir! Man sieht nicht mal die Hand vor den Augen. Um Gottes Willen, ich möchte jetzt auch gar keine sehen. Wo ist nur die Klingel? Was ist denn das? Die Tür steht ja halb offen. Miss Nicholson! Sind Sie da, Miss Nicholson? Ich bin's, Miss Frail von Dr. Morell! Niemand zu Hause? Nicht mal Ihr Hund? Vielleicht ist sie eingeschlafen. Nichts zu sehen hier. Vielleicht da im anderen Zimmer. Oh! Miss Nicholson! Sie ist tot. Schnell, wo ist das Telefon? Hallo, wer ist da? Alles in Ordnung, Miss. Ich bin's, der Taxichauffeur. Oh, Sie sind's. Ja, ich wollte nur wissen, ob... Allmächtiger, ist sie... Ich fürchte, sie ist tot. Soll ich helfen, sie aufzunehmen? Nein, nein, ich glaube, wir sollten hier nichts berühren. Warum? Sie meinen doch nicht... Was ist das? Ein Hund? Der Hund von Miss Nicholson. Er muss hinausgewitscht sein, als die Tür offen gelassen wurde. Und jetzt merkt er, dass etwas passiert ist. Weil versucht, ob er ihn dort ins andere Zimmer kriegt. Ja, kommen Sie. Dort wird auch das Telefon sein. Ich muss dringend Dr. Morell sprechen. Psst, still. Was geht denn hier vor? Wer? Bobby. Polizei? Stimmt, Wachtmeister King vom Revier hier. Wer ist das? Miss Nicholson. So fand ich sie soeben. Das ist Miss Nicholson? Und da auf dem Boden fanden Sie sie? Ja. Mal sehen, was da... Ist sie tot? Ja, es scheint so. Das arme Ding. Vielleicht darf ich jetzt wissen, wer Sie sind, Miss. Ich bin Miss Frail, Sekretärin von Dr. Morell. Dr. Morell? Ja. Soeben bin ich mit einem Taxi von Harley Street hierher gekommen. Stimmt, ja, ich habe Sie hergefahren. Das Taxi da draußen gehört Ihnen? Ja, Sir, mir. Und was hätten Sie hier zu suchen, Miss? Die Tasche. Miss Nicholson ließ diese Tasche heute bei Dr. Morell stehen. Aha. Und die wollten Sie zurückbringen. Darf ich mal sehen? Bitte? Es ist ziemlich viel Geld drin. Vorsicht, der Verschluss ist nämlich kaputt. Oh je, schon wieder. Alle Wetter. Ist ja voller 5-Pfund-Noten. Ich weiß. Und Sie sagen, Sie sind Miss Frail. Aber natürlich. Sie glauben doch nicht etwa, dass ich irgendetwas mit dieser Sache hier zu tun habe. Also ganz bestimmt nicht, das kann ich beschwören. Nein, ich glaube Ihnen, Miss, nur... Merkwürdige Geschichte, das Ganze. Sie können leicht Dr. Morell anrufen. Er wird Ihnen bestätigen, wer ich bin und warum ich hierher gekommen bin. Dr. Morell ist bereits auf dem Weg hierher. Wie? Aber wie kann er denn schon wissen, was passiert ist? Er weiß es noch nicht, aber er kommt mit Kommissar Denham. Die beiden wollten mit Miss Nicholson reden. Irgendwas ist faul hier. Der Kommissar hat vorhin mit Dr. Morell telefoniert. Oh, da fällt mir eben etwas ein. Was? Was, Miss? Miss Nicholson, sie sagte heute Nacht würde sie ermordet werden. Das werden sie sein. Psst, still. Ist schon gut. Komm, sei still jetzt. Sind Sie es, Kommissar? Ja, King. Dann wird auch Dr. Morell gleich da sein. Gehe ich mal besser zu meinem Wagen zurück. Nicht, dass damit noch was passiert. Dr. Morell? Dr. Morell, sind Sie da? Hallo, Miss Frail. Also, Kommissar, Sie waren eben zu Dr. Morell gefahren. Da rief ich hier bei Miss Nicholson an, um mir zu sagen, Sie würden mit Dr. Morell nachher vorbeikommen. Als sie mich plötzlich bat, ich solle einen Augenblick warten. Jemand sei an der Tür und dann ging sie und kam nicht mehr an den Apparat. Ich dachte mir gleich, jetzt ist was geschehen und lief herüber, so schnell ich nur konnte. Na und dann? Ja, dann fand ich Miss Frail hier vor. Sie stand schon drüben bei Miss Nicholson. Wo ist Miss Nicholson? Da nebenan, Doktor. Sie ist... Ja, sie hat's erwischt, fürchte ich. Sie hörten nicht, wer das war, der da kam, während Sie am Telefon warteten? Nein, ich habe wirklich keine Ahnung. Bleiben Sie hier, Miss Frail. Ja, Doktor. Ich komme gleich nach, Dr. Morell. King, einen Ambulanzwagen. Jawohl, Kommissar. Und rufen Sie gleich Scotland Yard an. Aber aufpassen, Fingerabdruck. Ja, denn wer es auch immer war, er hat den Hörer wieder aufgelegt. Ja, Kommissar, schnell wird es aber nicht gehen bei dem Nebel. Also beeilen Sie sich, King. Ja, ich gehe zu Dr. Morell. Was halten Sie davon, Doktor? Sie muss von jemand mit einem schweren Stock oder etwas Ähnlichem überfallen worden sein. Ja, und dann, wie es scheint, hierher gezerrt worden, um sie zunächst mal aus dem Weg zu schaffen. Sonst scheint hier nichts in Unordnung zu sein. Nein. Offenbar ist der Täter verscheucht worden. Durch den Hund vielleicht. Gehen wir wieder zu den anderen, Doktor. Ambulanz ist unterwegs, Sir. Gut, King. Setzen Sie sich hin. Ich fürchte, dass der Nebel immer dicker wird. Leute vom Yard sind auch schon auf dem Weg. Als Sie vorhin am Telefon waren, Wachtmeister, und Miss Nicholson Sie bat, einen Augenblick zu warten, während sie zur Tür gehen und nachsehen wollte, da hörten Sie also gar nichts. Ich hörte, wie sie den Hörer hinlegte. Ja, und ich hörte sie auch etwas rufen. Aber die Stimme eines anderen, die hörten Sie nicht? Nein. Aber... Kommissar, wenn man sich die Sache mal überlegt, deutet nicht alles auf diesen Künstler hier in der Nachbarschaft? Ach, der Mann, der heute Nachmittag zu Ihnen kam. Ja, Julian Smith nannte er sich. Wollen Sie damit sagen, dass er es war, der nachts telefonierte und ums Haus herumschlich? Ja. Und dann lief er zur Polizei, um sich ein Alibi zu sichern. Aber wozu denn? Ja, um von vornherein jeden Verdacht von sich abzulenken. Was meinen Sie, Dr. Morell? Schon möglich, natürlich. Wenn Miss Nicholson Ihnen gegenüber nur nicht derartig gelogen hätte. Sie meinen, weil sie sagte, dass sie kein Geld hat? Ja, und dass sie bei der Polizei gewesen sei, wo sie sich doch nie hat blicken lassen. Das alles hätte einfach nicht geschehen dürfen, Doktor. Komm, sei still. Da scheint jemand an der Tür zu sein. Hallo? Hallo? Miss Nicholson? Ist jemand da? Das ist doch dieser Smith. Er kehrt an den Tatort zurück. Was meinen Sie, Doktor? Hallo? Miss Nicholson? Ist alles in Ordnung? Hey, ich sah Ihre Haustür offen. Oh. Guten Abend, Mr. Smith. Oh, Sie, Wachtmeister? Ja, und dies ist Kommissar Denham, Mr. Julian Smith. Und Dr. Morell und nicht zu vergessen, Miss Frail. Sagen Sie, was geht hier vor? Haben Sie wirklich keine Ahnung? Nein, warum? Ah, nur so, Mr. Smith. Ich war in letzter Zeit etwas beunruhigt wegen Miss Nicholson. Deswegen ging ich auch heute zur Polizei, wie Ihnen der Wachtmeister hier sicher bestätigen wird. Sie sagen, Sie bemerkten, dass die Haustür offen stand. Ja, ich kam eben auf dem Heimweg daran vorbei. Ich sah das Taxi warten, die Tür offen stehen und schon hatte ich das Gefühl, da stimmt was nicht. Solche Dinge spüre ich, wissen Sie. Ja, ja, aber natürlich, ja. Ja, vielleicht hängt das mit meinem künstlerischen Naturell zusammen. Ja, ganz gewiss, ja. Und deswegen schaute ich auch herein. Das ist sicher bereits die Ambulanz. Ach, ewig dieses Bellen von dem... Sei doch still! Ich werde denen draußen ein wenig helfen, Kommissar. Ich möchte mit den Leuten noch ein Wort reden. Soll ich mitkommen, Doktor? Nein, das ist nicht nötig, Miss Frey. Mr. Smith, ja? Bitte setzen Sie sich doch. Danke. Sie erzählten heute dem Wachtmeister, Sie hätten nachts hier das Telefonläuten gehört und dann auch Schritte gehört. Ja, ja, ich arbeite meist spät noch in meinem Atelier und so hörte ich dann auch um Mitternacht das Telefonläuten, wissen Sie, und diese Schritte. Ja, so als ob jemand um das Haus herumschliche. Gestern Nacht auch? Ja, ja, aus diesem Grund ging ich dann auch heute zur Polizei. Es schien mir allmählich an der Zeit, die Polizei zu informieren. Sehr menschenfreundlich von Ihnen, Mr. Smith. Nein, nein, ich hatte einfach Sorge, das alte Mädchen sei in Gefahr und anscheinend hatte ich ja recht. Ja, tatsächlich hatten Sie recht, Mr. Smith. Die Ambulanz fährt eben ab. Ja, die Leute vom Yard scheinen nicht durch den Nebel zu finden, Kommissar. Sie werden schon nachkommen. Was Neues, Doktor? Nur das da. Was ist das? Ein Heftchen mit Streichhölzern. Wir fanden es unter Ihrem Körper. Und da im Haus hier alles elektrisch ist? Wissen Sie vielleicht, Mr. Smith, ob Miss Nicholson rauchte? Doch, so oft habe ich sie gerade nicht gesehen. Aber nein, ich könnte mich nicht erinnern, dass sie je rauchte. Was ist denn hier los? Oh! Wer sind Sie? Ist etwas passiert hier? Mein Name ist Nicholson. Ich bin der Bruder von Miss Nicholson. Ja, ich fürchte... Hier ist doch etwas nicht richtig. Ich sah die Ambulanz eben. Mr. Nicholson, es tut mir außerordentlich leid. Ich bin Kommissar Denham. Polizei? Ja, dies hier ist Dr. Morell und das hier ist die Wachtmeister. Tot? Oh, wie entsetzlich. Ich kannte Miss Nicholson flüchtig. Sie erzählte mir einmal von einem Bruder in Neuseeland oder Südafrika. Südafrika? Ja, das bin ich. Erst vor ein paar Tagen bin ich zurückgekommen. Seit 3 Jahren habe ich meine Schwester nicht mehr gesehen. Und sie wusste nichts von ihrer Rückkehr? Oh nein, noch gar nichts. Tja, aber warum Polizei? Mr. Nicholson, ich fürchte, Ihre Schwester wurde überfallen. Ermordet? Aber wer sollte sie schon ermorden wollen? Wer hatte schon einen Grund? Um das herauszubekommen, sind wir gerade hier. Ja, ich glaube, ich mache jetzt, dass ich weiterkomme. Mr. Smith, wenn es Ihnen nichts ausmacht, bitte noch einen Augenblick. Ich wollte Sie noch etwas fragen. Bitte. Es sei denn, Sie hätten es sehr eilig. Nein, nein, ist schon. Vielen Dank, Mr. Smith, vielen Dank. Hallo? Ja, einen Augenblick. Für Sie, Dr. Morell. Ah ja? Ja, hier ist Dr. Morell. Schön. Gut, danke. Und das Krankenhaus. Mr. Nicholson, Sie werden glücklich sein über die Nachricht. Es besteht alle Hoffnung, Ihre Schwester zu retten. Was? Sie war gar nicht tot? Nicht tot? Sie lebt. Ihr Leben hinkt nur noch an einem Faden. Aber ganz ist es Ihnen eben doch nicht gelungen, sie umzubringen, Mr. Nicholson. Was? Falls Sie ja Witze machen wollen, so dürfte das wohl nicht ganz der richtige Zeitpunkt sein. Dr. Morell, das Heftchen mit den Streichhölzern. Ja, das ist es. Das ist es, was Sie noch einmal zurückkehren ließ, nachdem Sie in Ihren Augen bereits tot war, Mr. Nickerson. Ich sage Ihnen nicht. Sie hatten Angst, die Zündhölzer könnten Sie verraten. Also Sie müssen ja verrückt sein. Ich sage Ihnen doch, ich habe meine Schwester 3 Jahre lang nicht mehr gesehen. Ich bin doch gerade erst nach London zurückgekommen. Und wo wohnen Sie, Mr. Nicholson? In welchem Hotel? In welchem Hotel? Soll ich es Ihnen sagen? Im Hotel Royal, wo diese Streichhölzer herkommen. Bitte, hier haben Sie es, schwarz auf weiß, Mr. Nicholson. An Ihrer Stelle würde ich nicht weglaufen. Scotland Yard trifft soeben ein. Etwas hat diese scheußliche Nebelnacht doch für sich, Dr. Morell. Es ist so schön, endlich wieder daheim zu sein. Ja, mir liegt auch sehr daran, endlich mit der Arbeit an diesen Aufzeichnungen fortzufahren. Ärgerlich, so eine Unterbrechung. Ich muss schon sagen, Kommissar, Denham hatte es wirklich schnell erfasst, das mit den Streichhölzern. Etwas voreilig zwar, aber immerhin, er hatte recht. Oh, ich weiß, Sie hatten die ganze Arbeit für ihn gemacht. Übrigens, Doktor, da fällt mir noch etwas ein. Tatsächlich, Miss Frail? Es waren gar nicht die Streichhölzer. Nein. Es war der Hund. Miss Frail, Sie fangen wirklich an, mich zu interessieren. Der bellende Hund, der alle Fremden ankläffte, die kamen, der aber keinen Laut von sich gab bei dem Bruder. Das ist der Witz. Ja, und erinnern Sie sich noch? Darum hörte der Wachtmeister den Hund auch nicht am Telefon, als Miss Nicholson ging, um die Tür zu öffnen. Ausgezeichnet. Ja, falls ich vielleicht jetzt mit meinem Diktat beginnen dürfte. Aber das war's doch, womit Sie ihn endgültig überführten. Das war es doch, Doktor, nicht wahr? Ja, ganz recht, Miss Frail. Also, und so schlau hielten Sie damit zurück. Ich warte, Miss Frail. Ich warte. Aber Dr. Morell, bedenken Sie doch, wenn das nicht ein klassisches Beispiel war von... Ganz richtig, Miss Frail. Ein klassisches Beispiel vom unbewussten Zwang, der fatalen Besessenheit, die den Verbrecher zum Schauplatz seiner Tat zurücktreibt. Oh, ich wollte eigentlich sagen, von auf den Hund kommen. Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, hörten Sie heute ein Kriminalstück von Ernest Dudley. Ein Fall für Dr. Morell. Mit Milja Vögen, Flori Jacobi, Hans-Helmut Dicko, Kurt Haars, Peter Höfer, Gerd Just, Willi Reichmann, Franz Schafheitlin und Fred C. Siebeck. Ton und Schnitt Hans Jacobs und Gisela Holzapfel. Die Spielleitung hatte Oskar Nitschke. Gewandelt sein. Richard! Oh, dieser entsetzliche Traum. Komm, mach die Tür zum Zimmer deiner Mutter wieder zu. Ja. Am Ende wacht sie noch auf. Ach, wie gut, dass du mich geweckt hast, Helen. Ja, ich hörte jemand im Gang. Ich dachte schon, deiner Mutter ging es vielleicht nicht gut. Nein. Ich hatte einen Traum. Einen entsetzlichen Traum. Komm, Richard. Geh wieder zu Bett. Ja. Ja, ja, Helen, natürlich. Richard. Was denn? Da. In deiner Hand. Das Messer. Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, hören Sie nun ein Kriminalstück von Ernest Dudley. Ein neuer Fall für Dr. Morell, mit Alf Tamin als Dr. Morell und Milja Vögen in der Rolle seiner ebenso hübschen wie unternehmungslustigen Sekretärin Miss Frail. So spät in der Nacht. Wer kann denn das noch sein? Um dies festzustellen, Miss Frail, gibt es nur die Möglichkeit, hinzugehen und den Hörer abzunehmen. Ja. Hallo? Hier bei Dr. Morell? Hallo? Hallo? Na sowas? Niemand da? In diesem Fall, Miss Frail, würde ich sagen, legen wir am besten wieder auf und machen unsere Arbeit hier weiter. Sowas? Wer das wohl war? Also, ich bekomme immer Gänsehaut bei derartigen Anrufen. Wahrscheinlich nur ein Einbrecher, der das Terrain sondieren will. Was sagen Sie da? Aber Miss Frail, das weiß doch jedes Kind, dass ein Einbrecher durch einen Anruf erst einmal festzustellen sucht, ob in dem Haus, auf das er es abgesehen hat, jemand daheim ist oder nicht. Ich kann mir nur nicht denken, dass ein Einbrecher ausgerechnet Ihre Wohnung aussuchen würde. Als Kriminalpsychologe sind Sie doch wohl ein wenig zu bekannt bei diesen Herrschaften, Doktor. Ob ich das wohl als Schmeichelei auffassen soll? Ich bin da nicht ganz sicher, Miss Frail. Aber wie dem auch sei, darf ich vielleicht jetzt weiter diktieren? Oh ja, natürlich. Wo waren wir? Ja, das ließe sich zwar durch einen Blick auf Ihr gepflegtes Stenogramm klären, aber warten Sie, ich sag's Ihnen, wir waren stehen geblieben bei meiner Theorie, dass jeder Verbrecher durch blinden Trieb schließlich selbst sein Verderben herbeiführt. Haben Sie das? Danke, ja. Ja, weiter. Um sich selbst zu vernichten, sucht jeder Übeltäter unbewusst die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf seine Tat zu lenken. Das verstehe ich nicht. Das verstehen Sie wirklich nicht, Miss Frail? Meinen Sie, ein Verbrecher legt es wirklich darauf an, sich selbst zu verraten? Ohne jeden Zweifel. Aber wie reimt sich denn das mit dem sorgfältig geplanten Verbrechen? Mit dem raffiniert eingefädelten Mord? Ja, das kommt ja. Jetzt greifen Sie doch nicht vor. Also weiter. Je sorgfältiger ein Verbrecher plant und bis ins Kleinste einer Entdeckung vorzubauen sucht, desto sicherer gräbt er sich eben durch diese Übervorsicht sein Grab. Glauben Sie wirklich? Ach, ich glaube, mein Kind, dass ich von Kriminalpsychologie doch etwas mehr verstehe als Sie. Ja, natürlich. Bitte? Sie meinten, Miss Frail? Oh, nichts, gar nichts, Dr. Morell. Bitte denken Sie doch nur mal an den Fall dieses Schlafwandlers, den ich doch verhältnismäßig sehr schnell aufklären konnte. Sie meinen die Geschichte mit diesem seltsamen jungen Mann namens Richard Wilson? Wilson, richtig. Das ist ein geradezu klassisches Beispiel für meine Theorie vom zwangsläufigen Selbstverrat des Täters. Ja, ich erinnere mich. Anfang des Jahres, nicht wahr? Da hatte er doch eines schönen Morgens mit Ihnen. Ja? Eine Verabredung. Guten Morgen, Dr. Morell. Guten Morgen. Bitte setzen Sie sich, Mr. Wilson. Oh ja, vielen Dank, vielen Dank. Das ist wirklich sehr freundlich von Ihnen, Doktor, mich so schnell zu empfangen. Ja, dann müssen Sie sich bei meiner Assistentin, Miss Frail, bedanken. Ach ja, ja, ja. Mit ihr telefonierte ich gestern. Sie nannte mir diese Zeit. Ja, diese junge Dame hat nämlich ein ziemlich weiches Herz. Es handelt sich aber auch wirklich um eine äußerst dringende Angelegenheit. Um einen Fall auf Leben und Tod nach Miss Frails Beschreibung. Ja, ja, Doktor. Und zwar handelt es sich um meine Mutter. Ich fürchte nämlich, ich werde sie ermorden. Ach. Zigarette? Bitte? Ja, gern. Danke. Ja, vielen, vielen Dank. Versuchen Sie jetzt erst einmal, sich zu beruhigen, Mr. Wilson. Und lassen Sie sich zunächst einmal sagen, Es gibt sehr viele Kinder, die derartige Befürchtungen haben. Ich bin aber kein Kind mehr, Dr. Morelli. Und leider finden wir derartige Befürchtungen auch immer wieder bei Erwachsenen. Es gibt nur sehr wenige Erwachsene, die nicht an irgendwelchen Komplexen leiden. Verstehen Sie? An Komplexen, deren unbewusste Ursachen oft in den Tagen der Kindheit zu suchen sind. Ja, aber wirklich, Doktor, ich hatte eine sehr glückliche Kindheit. Ich war gerne in der Schule, zufrieden auf der Universität. Es geht mir gut. Ja, mir geht's gut. Ich bin Architekt von Beruf. Wie alt sind Sie jetzt? Bitte? 33. Verheiratet? Nein. Lebt Ihr Vater noch? Nein. Mein Vater starb, als ich noch ein kleiner Junge war. Sie leben also mit Ihrer Mutter zusammen? Ja. Unser Haus habe ich selbst gebaut in Hempstead. Es hat einen herrlichen Blick. Mutter und ich sind immer großartig miteinander ausgekommen. Und ja, da ich nicht geheiratet habe, ich meine, wozu sollten wir uns da trennen? Ja. Und jetzt leiden Sie also unter der Zwangsvorstellung, Sie könnten Ihre Mutter eines Tages ermorden? Schon seit 3 Monaten habe ich diese entsetzlichen Albträume. Und sind die immer der gleichen Art? Ja. Dass ich sie töten muss. Ermorden. Und dann vorgestern Nacht, da hatte ich wieder diesen schrecklichen Traum. Und als ich aufwachte, da stand ich vor ihrer Tür. Ja, als Schlafwandler. Mit einem Dolch in der Hand. Einem Stilett, das sonst als Brieföffner dient. Bis jetzt sind Sie aber immer noch rechtzeitig aufgewacht. Und zwar von selbst. Ja, bis vorgestern Nacht. Da nicht. Da weckte mich Helen. Ich meine, Miss Helen Keane, Mutters Gesellschafterin. Sie hatte mich gehört. Zum Glück. Sonst hätte ich vielleicht wirklich... Oh Gott, das ist... Mr. Wilson, ich bin überzeugt, Sie wären auch vorgestern Nacht wieder von selbst aufgewacht. Ja. So wie bisher. Aber wenn nicht, Dr. Morell, wenn ich meine Mutter tatsächlich erstochen hätte, dann hätte ich mich doch eines Mordes schuldig gemacht. Was das betrifft, nein. Kein Gericht würde Sie für schuldig befinden, wenn Sie für Ihre Handlung nicht verantwortlich waren. Nein? Nein. Falls Sie also nur wissen wollten, was die Folgen für Sie wären in dem sehr unwahrscheinlichen Fall, dass Sie schlafwandelnd einen Mord begehen, so kann ich Sie völlig beruhigen. Aber nein, Dr. Morell, natürlich kam ich nicht zu Ihnen, um nur das zu erfahren. Ich sage Ihnen doch, ich bin wirklich außer mir vor Angst, dass dieser Albtraum einmal Wirklichkeit wird. Sie und Ihre Mutter, Sie stehen sich sehr nah, sagten Sie? Ja, sehr. Und deswegen kann ich diese Albträume auch einfach nicht verstehen. Und nur noch diese Geschichte von vorgestern Nacht. Vorgestern Nacht. Haben Sie eigentlich Heiratsabsichten? Nein. Gott, das... Ja, das heißt, ich bin in jemanden verliebt. Und wird diese Liebe erwidert? Ja, ich glaube doch. Haben Sie denn dieser Dame schon einen Antrag gemacht? Nein. Noch nicht, Gott, weil... Möchten Sie diese Dame überhaupt heiraten? Ja. Und umgekehrt, möchte diese Dame auch Sie heiraten? Ja. Warum... Ja, Gott, sehen Sie, das ist es doch eben. Meine Mutter ist entschieden gegen eine Heirat. Ihre Mutter ist... Ja, aber, ach Gott, das alles gehört doch sicher nicht hierher. Und Helen ist ja auch so verständig. Helen, das ist die Gesellschafterin Ihrer Mutter? Aber hören Sie, Dr. Morell, ich bin zu Ihnen gekommen, um Sie wegen dieser schrecklichen Träume zu konsultieren. Ich bitte Sie, was hat denn Helen damit zu tun? Alles, mein Lieber. Ja, alles. Schauen Sie, Sie möchten heiraten, ja? Sie können aber nicht, weil Sie wissen, es würde Ihre Mutter zu sehr treffen. Tatsache ist also doch, Ihre Mutter steht Ihrem persönlichen Glück im Wege. Also bitte, das. Unbewusst ist Ihnen das völlig klar. Die quälende Wahrheit unterdrücken Sie aber vor sich selbst. Und so kommt es dann zu diesen Träumen und Albträumen, in denen Sie sich von dieser Fessel befreien. Na, das kann ich einfach nicht glauben. Das klingt alles so ungewöhnlich. Im Gegenteil, Mr. Wilson. Sie sind sogar ein typischer Fall. Ja, aber dann können Sie mir doch sicher helfen, nicht wahr? Tja. Ihnen vielleicht etwas verschreiben, Sie mit ein paar Pillen und Pölferchen nach Hause schicken. Nein, so einfach ist das nicht, Mr. Wilson. Ja, ich verstehe schon. Ja. Aber ich will mir diese Sache einmal durch den Kopf gehen lassen. Ach du liebe Zeit, der Tag fängt ja wieder gut an. Hallo? Hier Sekretärin von Dr. Morell? Ich muss Ihnen sprechen, bitte. Wer ist denn doch, bitte? Richard Wilson, hören Sie. Ich muss Dr. Morell sprechen. Es ist sehr dringend. Wirklich, es ist außerordentlich dringend. Augenblick, Mr. Wilson. Dr. Morell ist gerade in seinem Laboratorium. Ja. Ich verbinde. Hier, Dr. Morell. Ja, hier ist Richard Wilson. Sie erinnern sich doch noch. Doktor, ich war letzte Woche bei Ihnen. Ja, ja, natürlich. Etwas Entsetzliches ist passiert, Doktor. Bitte, kommen Sie sofort. Meine Mutter ist tot. Sie wurde ermordet. Dr. Morell? Ja? Bitte kommen Sie doch herein. Ich darf vorgehen. Bitte sehr. Sorry. Wenn ich Sie bekannt machen darf, das hier ist Miss Frayne. Und ich bin Helen Keane, Mrs. Wilsons Gesellschafterin. Sehr erfreut. Mr. Wilson ist oben auf seinem Zimmer in einem bösen Zustand, fürchte ich. Wie schrecklich für ihn. Und auch für Sie. Haben Sie die Polizei schon benachrichtigt? Nein, Mr. Wilson wollte zuerst noch mit Ihnen sprechen, Dr. Morell. Wenn Sie zu ihm hinaufgehen wollen, ja? Dort über die Treppe, bitte. Danke. Wenn Sie mich brauchen, ich bin hier unten. Ich habe sofort bei Ihnen angerufen, Doktor. Das ist doch alles zu furchtbar. Was soll ich nur tun? Es tut mir so leid, Mr. Wilson. Hier, bitte. Das ist Mutters Zimmer. Oh mein Gott. Mein Gott, wie das aussieht hier. Es ist einfach grauenhaft. Also ich habe nichts berührt. Ja, erstochen. Herzstich. Ich fürchte, da ist nichts mehr zu machen. Die Arme. Meiner Ansicht nach muss der Tod schon vor einigen Stunden eingetreten sein. Dies ist der Dolch, von dem ich letzte Woche sprach. Ja, ich sehe. Ich kam wie immer um 8:30 mit Ihrem Tee herauf und fand Sie so vor. Und dann sah ich auch, dass Ihr Toilettentisch durchstöbert und hier das Fenster hier zum Balkon eingeschlagen war. Ihre Handtasche ist auch offen. Ja, die hatte sie nachts immer auf dem Tisch neben sich liegen. Und darin ihr Portemonnaie. Aber das ist verschwunden. Sieht alles recht eindeutig nach einem Einbruch aus. Und ihren Schmuck bewahrte sie in der Kassette, auf die dort auf dem Boden liegt. Dem Zustand des Bettes nach hat ein Kampf stattgefunden. Übrigens, diesen Dolch, den hatten Sie doch damals vor einer Woche bei sich, ja? Ja, ja. Und nachher, wo bewahrten Sie ihn dann auf? Ja, da ich Angst hatte, ihn in meinem Zimmer zu behalten, dachte ich, es wäre am besten, ihn in Mutters Schreibtisch dort drüben einzuschließen. Auch der Schreibtisch wurde aufgebrochen? Ja, ja, und dort fand der Einbrecher dann wohl auch das Messer. Aber nur Mutter hatte einen Schlüssel. Sagen Sie, haben Sie hier im Haus irgendwelche Dienstboten? Nein, nein, nein, nicht. Dr. Morell? Ja, Miss Frayne? Schauen Sie nur, was Mrs. Wilson da in der rechten Hand... Ja, ja, ich hab's auch schon bemerkt. Das scheint ein Stück von einer Krawatte zu sein. Was? Die Krawatte des Mörders? Sie muss diese Krawatte gepackt und im Kampf abgerissen haben. Leider ist es keine sehr ungewöhnliche Krawatte. Dieses Muster, das läuft sicherlich tausendfach rum. Nun aber doch wohl immerhin ein Anhalt. Dr. Morell? Doktor? Ja? Ich habe eine ganz ähnliche Krawatte. Doktor, könnte ich es denn getan haben? Ja, darum bat ich Sie auch gleich zu kommen. Helfen Sie mir. Sie müssen mir helfen, sonst macht man mir womöglich noch den Prozess für etwas, das ich nie tun wollte. Ja, beruhigen Sie sich. Ja, nur Ruhe. Ruhe, Ruhe, Ruhe, Mr. Wilson. Ich muss im Schlaf hereingekommen sein. Den Schreibtisch aufgebrochen haben, wo das Messer war. Das wusste ich ja. Und Schmuck und Geld? Das habe ich wahrscheinlich an mich genommen und irgendwo versteckt. Vergessen Sie da nicht etwas, Mr. Wilson. Sie trugen doch wohl einen Schlafanzug heute Nacht. Ja, ja, gewiss. Wollen Sie nun allen Ernstes behaupten, Sie hätten sich zu diesem Schlafanzug noch eine Krawatte umgebunden? Die Krawatte, von der Ihre armer Mutter noch ein Stück in der Hand hält? Natürlich, Mr. Wilson. Da haben Sie schon den Beweis, dass Sie es nicht gewesen sein können. Hören Sie nur ruhig auf Dr. Morell. Dr. Morell hat immer recht. Vielen Dank, Miss Frail. Bitte gehen Sie doch jetzt hinunter und verständigen Sie die Polizei. Aber hier ist doch auch ein Apparat. Ach so, ich verstehe. Fingerabdrücke. Ja, Sie machen ausgesprochen Fortschritte, Miss Frail. Dr. Morell. Mr. Wilson. Werden Sie der Polizei auch sagen, dass ich ein Schlafwandler bin? Trotz allem, ich fürchte, man wird mich dann doch verdächtigen. Wenn Sie das immer noch so sehr beschäftigt, will ich Sie beruhigen. Ihre schlafwandlerischen Angewohnheiten werde ich nicht erwähnen. Ah ja, ja. Vielen Dank, Dr. Morell. Dann gehe ich jetzt und telefoniere. Ja, wäre es denn nicht besser, wenn dieser Anruf von mir käme? Ja, vielleicht wäre das besser. Ja, ja. Ja, ja. Dann gehe ich sofort. Glauben Sie, er versucht es so hinzustellen, als ob er es im Schlaf getan hätte? Es sieht fast so aus, möchte ich sagen. So ungern ich Sie enttäusche, aber es sieht ganz und gar nicht so aus, Miss Frail. Nein? Wenn Sie sich nämlich dieses Krawattenstück hier mal näher ansehen, Miss Frail, dann werden Sie feststellen, dass es nicht im Kampf mit einem Angreifer abgerissen wurde. Nicht? Ja, schauen Sie sich's doch mal selbst an hier. Nein, ich glaube Ihnen aufs Wort, Dr. Morell. Fangen Sie doch nicht so einen Hasenfuß, jetzt kommen Sie doch mal her, sehen Sie doch mal selbst, ja? Wie hält sie die Krawatte hier? Na? Na ja, wie hält sie? Sie gucken Sie doch hin. Ja. Die Innenseite gegen die Handfläche. Ja, und? Ihr fällt Ihnen dabei nichts auf? Nein. Also es gibt gewisse Augenblicke, Miss Frail, da könnte ich Sie wirklich... Ja? Naja, also... Vielleicht kann ich Ihnen das auch andere Art klar machen, was ich meine. Also setzen Sie sich mal hin, ja? Aber gerne. Nein, hier setze ich mich hin. So. Und jetzt beuge ich mich über Sie, so als ob ich Sie... Ja, Doktor. Als ob ich Sie überfallen wollte, ja? Oh. Und jetzt packen Sie mir mit der rechten Hand meine Krawatte, ja? Wie? So? Ach Gott, mit der rechten Hand, habe ich gesagt. Entschuldigen Sie bitte, aber Sie haben mich ganz durcheinander gebracht. Jetzt mal richtig packen, ja? So? So, als ob es Ihnen ernst wäre, als ob Sie Angst hätten, ich würde Sie umbringen, was ich... Also tatsächlich, meine... Was? Was, Doktor? Nichts, nein, nichts. Ist's recht so? Nein, im Ernst zu erwürgen. Oh, natürlich nicht. Oh, Verzeihung. Sehen Sie jetzt, wie Sie meine Krawatte in der Hand haben? Ja, mit der Außenseite gegen die Handfläche. Genau. Dr. Morell, worauf wollen Sie hinaus? Wenn meine Theorie stimmt, dann wurde dieses abgerissene Stück der Krawatte der Ermordeten mit Absicht in die Hand gedrückt. Und warum? Ach Gott, um einen falschen Eindruck hervorzurufen. Du lieber Himmel, Sie meinen, dass Mrs. Wilson gar nicht von einem Einbrecher, sondern von jemand ganz anderem ermordet worden ist? Richtig. Aber Sie sagten doch gerade, Mr. Wilson komme als Täter nicht in Frage. Wer also dann? Ja. Augenblick. Was ist? Da ist doch jemand. Dr. Morell. Miss Keen? Ich habe eben Kaffee gemacht. Möchten Sie vielleicht eine Tasse? Oh, sehr freundlich. Aber gern. Darf ich Sie dann hinunterbitten? Danke. So, die Polizei ist schon unterwegs, Doktor. Sehr gut. Ach, Helen? Die Polizei? Ja, ja, ich habe gerade angerufen. Dr. Morell meinte, ich soll es tun. Ja, natürlich. Aber gehen wir doch hinunter. Die Polizei wird in wenigen Minuten hier sein. Miss Keen. Ja? Sagen Sie, Sie haben nicht irgendetwas Ungewöhnliches gehört die Nacht? Nein, Dr. Morell. Nein? Obwohl ich einmal aufgewacht bin durch ein Geräusch. Eine Diele knarrte hier im Flur. Wissen Sie zufällig, wann das war? Ja, es dämmerte bereits. Also etwa kurz vor 6? Ja. Ich bin aber dann gleich wieder eingeschlafen. Dann kann also ein Einbrecher wohl kaum an Ihrem Erwachen schuld gewesen sein. Was meinen Sie damit? Nun ja, dass Einbrecher für ihre Aktivität meist die Stunden um Mitternacht bevorzugen. Aber Doktor... Ja, Miss Frail? Das wird die Polizei sein. So schnell schon? Ich gehe nachsehen. Was wollten Sie da vorhin sagen, Miss Frail? Ach, nichts. Das beruhigt mich aber. Also... Gehen wir hinunter. Richard! Dr. Willen, schauen Sie nur. Ja? Was, das ist doch Mutters Portemonnaie. Ja. Das aus Ihrer Handtasche. Ja, der Briefträger brachte es gerade. Er sagt, es sei in dem Briefkasten gewesen, den er soeben geleert hat. Du, gleich da vorne ist der Briefkasten. Ja, ich erinnere mich. Wir kamen dran vorbei. Das ist doch seltsam, dieses Portemonnaie. Ja. Lass doch mal sehen, Helen. Ja, bitte. Es ist leer. Ja, dann hat er also das Geld herausgenommen und dieses Portemonnaie im Vorbeigehen in den Kasten geworfen. Ja. Das hat so den Anschein. Ja, dann war es also ein Einbrecher. Ja, doch. Dann war unsere erste Annahme also richtig. Aber Doktor, ich meinte... Ja, Miss Frail. Ach, nichts. Name und Adresse deiner Mutter sind innen eingedruckt. Deswegen konnte der Briefträger das Portemonnaie auch gleich zurückbringen. Dieses Portemonnaie ist sicher sehr nützlich für die Polizei. Schon wegen der Fingerabdrücke, nicht wahr, Dr. Morel? Hm. Oh nein, aber wahrscheinlich sind jetzt alle Fingerabdrücke verwischt. Ja, ja, wahrscheinlich. Das ist jetzt sicher die Polizei. Miss Frail, es wird ja auch langsam Zeit. Inspektor Hood von Scotland Yard ist drüben in Ihrem Arbeitszimmer. Ja, sagen Sie mal, wo waren Sie eigentlich die ganze Zeit? Ich sitze hier mit einem ganzen Stoß von Notizen, die ich Ihnen dringend diktieren möchte. Und aber Sie, Inspektor Hood ist doch hier, mit Neuigkeiten im Fall Wilson. Ach ja, ich dachte, er wäre nur gekommen, um sich nach Ihrem Befinden zu erkundigen. Aber wieso denn, Doktor? Er ist doch schon... Ja, ja. Bedauerlicherweise ist er schon, ja. Und wahrscheinlich haben Sie auch noch gesagt, ich sei da, wie? Ja, natürlich. Ich dachte... Was dachten Sie denn? Dass Sie auf Neuigkeiten sicher gespannt sind. Ja, ich sehe, meine Liebe, Sie schätzen meine Fähigkeiten doch sehr weit geringer ein, als ich dachte. Wenn Sie glauben, es drängt mich, Weisheiten aus dem Mund eines Detektivs von Scotland Yard zu hören. Aber es könnte doch sein, dass Inspektor Hood inzwischen diese mysteriöse Geschichte um Mrs. Wilson aufgeklärt hat. So könnte das sein. Hm? Glauben Sie wirklich, Inspektor Hood könnte irgendetwas entdeckt haben, was ich selber nicht schon längst weiß? Ich weiß natürlich, Sie haben ihm heute Morgen einen sehr großen Dienst erwiesen, das mit der Krawatte. Und dann Ihre Idee, dass es überhaupt kein Überfall war, aber... Was aber, verehrte Miss Frail? Aber schließlich, Inspektor Hood und die anderen Polizeibeamten haben inzwischen den ganzen Tag an dem Fall gearbeitet. Und Sie wissen doch, wie gründlich der Inspektor ist. Bestimmt hat er das ganze Haus von oben bis unten durchsucht. Sagen Sie mal, Miss Frail, sind Sie noch nie auf den Gedanken gekommen, dass dieser Fall vielleicht etwas mehr als die übliche Routine erfordert? Ja. Ja, ja, ja. Den Tatort gründlich untersuchen, endlose Fragen stellen, das ist recht schön und gut, wenn es sich um den üblichen Typ von Verbrechen handelt. Ja. Aber im Fall von Mrs. Wilson, da sind gewaltige psychologische Spannungen zum Ausbruch gekommen. Verwickelte Beweggründe spielen da hinein, Miss Frail, deren... unterschwellige Strömungen, verstehen Sie? Ja. In die innersten Verzweigungen der menschlichen Psyche reichen. Aber Sie haben sicher recht, Dr. Morel. Folglich genügt hier die Anwendung üblicher Polizeimethoden nicht. Dies ist ein Fall für den Psychologen, den erfahrenen Analytiker seelischer Reflexe, der einzudringen vermag in das Chaos des Unbewussten und all die krummen, die verdrehten Triebe ans Tageslicht befördern kann, die den Tod dieser... Frau verursachten. Und was ist mit Inspektor Hood? Er wartet in Ihrem Arbeitszimmer. Ja, ja, und brennt ohne Zweifel darauf, mir zu enthüllen, was ich alles schon weiß. Also schön, lassen wir unseren tapferen Bluthund nicht länger warten. Ja. Und da dachte ich, ich schaue schnell noch mal bei Ihnen vorbei, bevor ich wieder ins Amt zurückgehe, Dr. Morel. Ja, wie nett von Ihnen, Inspektor. Wie wär's mit einem kleinen Drink? Ja, sehr liebenswürdig. Miss Frail, ich bin schon dabei, Doktor. Ja, ich glaube, Sie haben einen langen und anstrengenden Tag hinter sich. Ja, ich muss sagen, wir haben ziemlich gearbeitet seit heute. Danke vielmals, Miss Frail. Danke. Ein reizendes Kind. Übrigens, Miss Frail, ja? Nicht nur der Inspektor hat einen langen und anstrengenden Tag hinter sich. Um Gottes Willen, verzeihen Sie, Dr. Morel. Whisky? Ja, wie gewöhnlich. Nehmen Sie ein bisschen Sonne? Nein, danke vielmals. Danke, ich nehme lieber Ruhe. Bitte sehr. Dankeschön, Miss Frail. Na, und Sie selbst, Miss Frail? Ah, nein, ich lieber nicht. Ich habe andere Laster. So? Na ja, Tee zum Beispiel. Na, dann zum Wohl. Zum Wohl, Miss Frail. Zum Wohl. Ah, das war wieder mal genau das Richtige. Ja, und jetzt endlich mal raus mit der Sprache, Inspektor. Ja. Was haben Sie denn für Neuigkeiten? Miss Frail platzt ja schon beinahe vor Neugierde. Ja, das tut ich. Ich glaube, ich habe tatsächlich ein paar Neuigkeiten für Sie. Ja. Aber erst, Doktor, möchte ich mich bei Ihnen für Ihre Hilfe bedanken. Hilfe von heute Morgen, das mit der Krawatte zum Beispiel, also ich gebe zu, das hätte ich vielleicht nicht bemerkt. Natürlich hätten Sie das bemerkt, Inspektor. Na, also, Doktor, vielen Dank, aber ich... Nein, im Übrigen waren ja daraus auch in keiner Weise entscheidende Schlüsse zu ziehen, das sagte ich ja gleich. Ganz richtig, das sagten Sie ja. Es bedeutete lediglich, dass Mrs. Wilson die Krawatte nicht, wie es erst aussah, einem Angreifer abgerissen hatte, sondern dass jemand ihr den Fetzen in die Hand gesteckt hatte, um diesen Eindruck hervorzurufen. Ich habe es ausprobiert mit Dr. Morell. Ach, tatsächlich, Miss Frey? Ja, und die Sache hat auch auf Anhieb geklappt. Auf Anhieb? Ach. Ja, und jetzt haben Sie also den wahren Sachverhalt durchschaut, Inspektor? Ja. Es war diese Krawatte, die uns den ersten Hinweis gab. Und nachdem einmal klar war, dass das mit der Krawatte ein Täuschungsmanöver war, brauchten wir nur noch herauszufinden, wer es veranstaltet hatte und damit basta. Und wer war es? Kommt gleich, Miss Frey, kommt gleich. Nur nicht so ungeduldig, mein so sehr reizendes Kind. Dankeschön. Also, wir grasten das ganze Haus ab und den Garten. Fußspuren fanden sich und auch Spuren einer Leiter, die von innen gegen die Gartenmauer gelegt worden war, um den Eindruck zu erwecken, der Einbrecher sei auf diesem Wege in den Garten gelangt. Aha. Sehr gerissen das alles, nur nicht gerissen genug. Nicht der geringste Anhaltspunkt ergab sich nämlich, dass die Leiter auch von außen, also von der Straßenseite aus, benutzt worden wäre. Ach du liebe Güte. Ja, ein ganz klarer Fall von Heimarbeit. Auch diese realistische Verwüstung im Schlafzimmer übrigens. Aber das Portemonnaie im Briefkasten. Das war ein Meisterstreich. Gewiss. Genau das, was ein Einbrecher tun würde. Wie? Sich das Geld fischen und das Portemonnaie dann in den nächstbesten Briefkasten werfen. Raffiniert, Doktor, oder? Ja, allerdings. Ja. Und wer hat sich das alles nun ausgedacht? Ja, ich sprach mit dem jungen Wilson, aber viel war aus dem nicht herauszuholen. Naja, selbstverständlich. Bei solch einem Schock. Sehr hilfsbereit dagegen war Miss Keen, die Gesellschafterin. Und Mr. Wilsons Geliebte. Ach. Ja. Miss Keen und Mr. Wilson? Natürlich. Das habe ich nicht gewusst. Das hat keiner der beiden Sünder erwähnt. Haben Sie denn danach gefragt? Nein, habe ich nicht. Ich kam ja gar nicht auf die Idee, dass ausgerechnet diese beiden zueinander passen könnten. Er so offensichtlich das etwas verweichlichte Muttersöhnchen und sie, der kühle, praktische Typ... Zwei solche Gegensätze? Na, sehen Sie, Inspektor, in dieser Beziehung sind Sie eben doch kein guter Detektiv. Wie meinen Sie? Naja, ich meine in Herzensangelegenheiten. Gerade gegensätzliche Typen ziehen sich doch an. So, wirklich? Nun, aha. Der nervöse Junge und das selbstsichere, gewandte Mädchen. Die große Frau und der kleine Mann, oder umgekehrt. Das einfältige kleine Spatzenhirn und der erfahrene Skeptiker von Welt. So ist es doch, Dr. Morell. Die Katze und die Maus? Ich kann nur sagen, ich stehe gezogenen Hutes vor so viel Beobachtungsgabe. Ja, ich sehe schon, meine Herren. Sie nehmen mich wieder einfach nicht ernst. Doch. Na, also, jedenfalls, ob die beiden nun ineinander verliebt sind oder nicht, das hat mit dem Fall gar nichts zu tun. Nein, die Sache liegt ganz anders, Doktor. Wie denn, Inspektor? Warum spannen Sie uns nur so lange auf die Folter? Wie wir nicht zuletzt auch von Miss Keen erfahren haben, hatte Mrs. Wilson von ihrem verstorbenen Mann ein ansehnliches Vermögen geerbt, hauptsächlich in Aktien. Einzelheiten sind ja wohl überflüssig. Ja, ja. Mrs. Wilson betete ihren Sohn an und er sie. Der Junge hatte alles, was er sich nur wünschen konnte. Erziehung, Reisen, Berufsausbildung und so weiter und so weiter. Und dann plötzlich, vor ein paar Wochen, war das Geld futsch. Eines Morgens wachte Mrs. Wilson auf und war jedenfalls für ihre Verhältnisse bankrott. Um Himmels Willen, die arme Frau. Ihrem Sohn sagte sie davon kein Wort. Und seinetwegen machte sie sich nun die meisten Sorgen. Er hatte sich gerade erst als Architekt niedergelassen. Und ohne ihre finanzielle Unterstützung war er am Ende noch, ehe er richtig angefangen hatte. Und daher dann dieser Entschluss. Sie sah nur noch diesen einen verzweifelten Ausweg. Lebend war sie keinen Penny mehr wert. Ihre Versicherung aber belief sich immerhin auf 20.000 Pfund. Moment, wollen Sie damit sagen... Ja, Miss Frey, für Ihren Sohn war sie wertvoller tot. Nein, wie entsetzlich. Finden Sie das nicht auch, Dr. Moore? Ja, wie, Doktor? Ja, sicher, entsetzlich, ja. Ihm würde die Prämie bei Ihrem Tod natürlich zufallen. Nur, und das ist der springende Punkt, die Lebensversicherung hatte eine Klausel, eine Selbstmordklausel. Keine Auszahlung bei Tod durch eigene Hand. Was bei Lebensversicherungen nicht ungewöhnlich ist. Ja, richtig. Dann hat sie sich also in voller Überlegung das Leben genommen. Und alles so arrangiert, dass es wie Mord aussah. Ja, weil dann ihr Sohn die Prämie bekommen konnte. Mein Gott, die arme, verzweifelte Frau. Also wenn man sich vorstellt, heimlich diese schrecklichen Pläne zu schmieden und dann doch alles umsonst, entsetzlich. So würde es mich auch berühren, Miss Frail. Wenn das, was der Inspektor uns eben erzählte, wirklich den Tatsachen entspräche. Wie? Wie mein... Dr. Moyle? Was wollen Sie damit sagen? Nun, dass Mrs. Wilson nicht Selbstmord beging. Sie wurde ermordet. Oh, Inspektor Hood, Sie kommen noch einmal zurück. Und Dr. Morell und Miss Frail? Guten Abend, Mr. Wilson. Entschuldigen Sie, dass wir Sie noch einmal stören. Haben Sie denn immer noch nicht genug? Noch nicht ganz, Mr. Wilson, fürchte ich. Ja, dann kommen Sie bitte herein. Danke. Was kann Sie denn an dieser Sache noch interessieren, Dr. Morell? Inspektor Hood hat Ihnen doch sicher alles erzählt. Ja, seine Auffassung von diesem Fall ist mir bekannt. Ja, bitte, bitte, treten Sie doch ein hier. Ja, Helen ist schon hinaufgegangen. Na und, Dr. Morell? Stimmt die Auffassung des Inspektors mit der Ihren überein? Leider nein. Ich finde, wir sollten uns noch mal in Ruhe unterhalten, Mr. Wilson. Ja, bitte, bitte. Ach, Miss Frail, nehmen Sie doch bitte Platz. Ja. Vielleicht eine Zigarette? Nein, vielen Dank. Dr. Morell? Ich rauche am liebsten meine eigene Marke, wenn Sie gestatten. Ach ja, ich erinnere mich. Sphinx, nicht wahr? Sehr passender Name, wenn ich das sagen darf. Dürfen Sie. Zigarette, Inspektor? Ich bleibe lieber bei meiner Pfeife, danke. Ja, also was haben Sie herausgefunden, Dr. Morell? Noch mehr über meine arme Mutter? Mr. Wilson, als Sie erfuhren, warum Ihre Mutter sich selbst das Leben nahm, was empfanden Sie da? Erstaunen und Unglauben. Und das ist eigentlich auch jetzt noch der Fall. Wir sprachen eben noch einmal darüber, Helen und ich. Und wie denkt Miss Keene darüber? Ja, auch sie kann es noch gar nicht fassen. Ach, Helen? Miss Keene? Ich hörte jemanden kommen. Dass Sie es sein könnten, kam mir allerdings nicht in den Sinn. Ja, ich erzählte Dr. Morell eben, dass wir vorhin noch einmal über Mutter sprachen. Ja, das stimmt. Und dass ich an diese entsetzliche Geschichte einfach noch nicht recht glauben kann. Ja, wer weiß. Aber Dr. Morell, Sie sind doch sicher nicht nur deshalb zu dritt gekommen, um sich nach Richards Gefühlen zu erkundigen, als er hörte, dass Mrs. Wilson seinetwegen Selbstmord beging. Nicht nur, Miss Keene. Noch dazu plus einem Streifenwagen voll Polizisten. Der fuhr nämlich gerade vor. Ach! Was, Helen? Ja, ich sah es zufällig, als ich die Treppe runterkam. So leicht entgeht Ihnen wohl nichts, Miss Keene. Wie? Was soll das heißen, da? Haben Sie wirklich einen Polizeiwagen draußen? Ja. Ja, und warum? Es handelt sich, Mr. Wilson, um das Portemonnaie aus dem Briefkasten. Sie erinnern sich doch, der Briefträger brachte es kurz nach 10 zurück, nachdem er den Kasten geleert hatte. Zu Ihrer Information, die erste Leerung ist morgens um 8.30 Uhr. Ja, und? Der angebliche Verbrecher, der, wie zuerst vermutet wurde, Ihre Mutter ermordet hatte, warf doch scheinbar nachts... nachdem er das Haus verlassen hatte, das leere Portemonnaie in den Briefkasten. Aber nein, nein, wir wissen doch inzwischen, dass es kein Einbrecher war. Dass Mutter diese Ermordung durch einen Einbrecher nur vortäuschen wollte. Ja, es war kein Einbrecher, vollkommen richtig. Aber Ihre Mutter kann das Portemonnaie auch nicht in den Briefkasten geworfen haben. Wieso? Warum nicht? Wäre sie es nämlich gewesen, dann hätte es schon am Morgen um 8.30 Uhr bei der ersten Leerung gefunden werden müssen. Ja, das stimmt. Nach 8.30 Uhr. Konnte sie es aber nicht mehr gut einwerfen, denn da war sie bereits seit einigen Stunden tot. Natürlich. Ja, das ist richtig. Todrichtig, Mr. Wilson. Tja, wer aber warf es dann ein? Nun, sehr einfach. Jene Person, deren Fingerabdrücke auf dem Portemonnaie festgestellt wurden. Ach. Und die auch heute Morgen vor dem Zimmer ihrer Mutter lauschte und hörte, wie ich mit Miss Frail darüber sprach, dass die abgerissene Krawatte nur ein Täuschungsmanöver sei. Und die dann in einer letzten verzweifelten Anstrengung, den Verdacht von sich abzulenken, zum Briefkasten lief. Dieselbe Person, Mr. Wilson, die nach dem finanziellen Zusammenbruch ihrer Mutter in einer Heirat mit ihnen keine Zukunft mehr sah. Es sei denn, sie erbten die Versicherungssumme von 20.000 Pfund. Helen? Mich fassen Sie nicht! Helen! Helen! Lassen Sie nur, Helen! Sie kommt nicht weit. Helen. Ich habe das Gesicht von diesem Luder beobachtet, Dr. Morell, während Sie sprachen. Sie wurde schneeweiß. Ich dachte, sie fällt gleich in Ohnmacht. Wirklich? Ja, gewöhnlich ist es Miss Frail, die von ihren Gefühlen derartig übermannt wird. Oh! Miss Frail! Da! Bewusstlos! Na bitte, was habe ich gesagt? Also, Dr. Morell, wie Sie diesen Fall Wilson gelöst haben, also das war wirklich einzigartig. Zu gütig, Miss Frail. Eine raffinierte Person, diese Miss Helen Keen. Erst stellt sie es so hin, als wäre Mrs. Wilson von einem Einbrecher ermordet worden und dann, als hätte sie Selbstmord begangen. Tja, ein richtiger Gewalttritt. Mir sind nur wenige Verbrecher begegnet, die ihre Spuren bis zu einem solchen Grad zu verwischen suchten. Ja, Frauen sind doch erstaunliche Geschöpfe, nicht wahr, Dr. Morell? Doch, doch, doch, das sind sie. Ja, sehen Sie diese Geschichte mit dem Portemonnaie zum Beispiel. Ja? Das ist wirklich ein Schulbeispiel für das, was ich Ihnen vorhin zu erklären suchte. Ja. So clever Miss Keen auch war, unbewusst, in einem blinden Trieb, musste sie ihre eigene Hand überspielen und damit selbst ihr Verderben herbeiführen. Sich durch ihre Fingerabdrücke auf dem Portemonnaie zu verraten. Also welch ein Leichtsinn, welch eine Dummheit. Och, aber meine liebe Miss Frail, habe ich Ihnen denn das noch gar nicht erklärt? Was denn? Ja, natürlich waren Helens Fingerabdrücke auf dem Portemonnaie, denn sie nahm es dem Briefträger ja ab. Ja. Nicht? Aber auch eben darum bewiesen sie nichts. Absolut nichts. Aber Sie sagten doch... Bluff, meine Liebe, nichts als Bluff. Bluff? Nein, nichts weiter. Ach, ja, es war ein anstrengender Tag gewesen und da wollte ich, ohne viel Zeit zu verdrödeln, ein Geständnis erzwingen, damit ich endlich nach Hause und zu meiner Arbeit im Laboratorium zurückkehren konnte, die doch sicher bedeutend wichtiger war. Dr. Morell? Apropos Arbeit, Miss Frail, darf ich jetzt vielleicht weiter diktieren? Oh, ja, natürlich, Doktor. Wo waren wir? Ja, ein flüchtiger Blick auf Ihr Stenogramm. Könnte Ihnen zwar darüber Aufschluss geben, aber lassen Sie, ich sag's Ihnen. Oh ja. Wir waren stehen geblieben bei meiner Bemerkung, dass jeder Verbrecher in einem blinden Trieb schließlich selbst sein Verderben herbeiführt. Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, hörten Sie heute ein Kriminalstück von Ernest Dudley. Ein neuer Fall für Dr. Morell. Die Personen waren Dr. Morell, Alf Tamin, Miss Frail, Milja Vögen, Richard Wilson, Hans-Helmut Dicko, Helen Keen, Lieselotte Rau, Inspektor Hood, Kurt Haas. Ton und Schnitt Hans Jakobs und Gisela Holzapfel. Die Spielleitung hatte Oskar Nitschke. Ihr Orangensaft, Miss Desmond. Und schenken Sie mir noch eine Tasse Kaffee ein, ja? Ja, drehen Sie das Radio ab, das geht mir auf den Nerv. Ja, wie spät ist es eigentlich? Gleich 11. Oh. Na, zum Glück brauche ich nicht ins Studio heute Morgen. Hier sind die Zeitungen und hier ist die Post. Ja, danke. Ja. Also hier sollte doch dieser Artikel über mich stehen. Ja, wo ist Desmond? Bitte, dann suchen Sie doch. Ja, da sehen Sie bitte hier. Da ist er ja. Ach ja, Karriere und Liebe nicht unvereinbar, sagt Filmstar Helen Desmond. Mhm. Und was für ein hübsches Bild von Ihnen. Na ja. Also wo ist denn die Post? Hier. Na danke. Das ist... Richtig. Von wem ist denn das? Oh. Etwas Unangenehmes, Miss Desmond? Dieser Brief. Ah, dieser Brief. Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, hören Sie nun ein Kriminalstück von Ernest Dudley. Ein neuer Fall für Dr. Morell. Mit Alf Tamin als Dr. Morell und Milja Vögen in der Rolle seiner ebenso hübschen wie unternehmungslustigen Sekretärin Miss Frail. Hallo, hier bei Dr. Morell? Ja, bitte, ist Dr. Morell zu sprechen? Im Augenblick ist Dr. Morell beschäftigt. Wer ist denn dort? Mein Name ist Digby, Hall Digby. Wollen Sie eine Nachricht für Dr. Morell hinterlassen, Mr. Digby? Ich bin Dr. Morells Sekretärin. Ah, die berühmte Miss Frail. Ja, ich bin Miss Frail, aber berühmt... Oh, doch. Ich habe schon viel von Ihnen gehört, Miss Frail. Natürlich auch von Dr. Morell. Ja, natürlich. Ich spreche hier aus den Zenit-Filmstudios. Ich wollte Dr. Morell bitten, doch heute einmal herauszukommen zu mir. Ins Filmstudio? Ja, falls er es irgendwie einrichten kann. Also das würde ich wirklich liebend gern tun. Ich habe nämlich noch nie gesehen, wie ein Film gedreht wird. Aber... Na, dann sehen Sie doch zu, dass Dr. Morell Sie mitbringt, Miss Frail. Dann machen wir gleich ein paar Probeaufnahmen von Ihnen. Probeaufnahmen? Ja, ja, natürlich, Miss Frail. Man kann schließlich nie wissen, nicht wahr? Vielleicht machen wir noch einen Star aus Ihnen. Oh Gott, Mr. Dinkel. Na, warum nicht, Miss Frail? Aber um zur Sache zu kommen, Miss Frail, ich habe etwas sehr Unangenehmes auf dem Herzen und nur Dr. Morell kann mir da helfen. Ich muss Sie sprechen. Etwas Unangenehmes? Ja, ich muss Dr. Morell unbedingt sprechen. Also vor heute Nachmittag dürfte es wohl kaum gehen, so viel weiß ich. Aber dann vielleicht heute Nachmittag. Bitte bestimmen Sie die Zeit, Miss Frail, und ich schicke Ihnen einen Wagen. Moment, sagen wir um 5? Ja. Doch ja, ich glaube, da müsste es gehen. Gut, also um 5, Miss Frail. Herein. Dr. Morell ist hier, Mr. Digby. Ja, lasse bitten. Hallo, Dr. Morell. Freue mich, Sie endlich mal kennenzulernen. Guten Abend, Mr. Digby. Guten Abend. Es ist in Ordnung, Miss Curtis. Bitte sorgen Sie doch dafür, dass uns jetzt niemand stört. Ja, Mr. Digby. Bitte nehmen Sie doch Platz, Dr. Danke, Sir. Ja, Sie haben ja Miss Frail gar nicht mitgebracht. Ja, das ging leider nicht. Sie hatte noch sehr viel zu tun. Ah, schade. Ich meine, es hätte ihr sicher Spaß gemacht, sich in den Studios mal ein bisschen umzuschauen. Wir haben gerade ein paar interessante Filme in Vorbereitung. Oh, sicher, sie wäre auch gerne. Ja, das glaube ich schon. Naja, aber wenn eben viel zu tun ist, nicht wahr? Ja, wahrscheinlich sind Sie auch so eine Art Sklaventreiber. Eine Art was? Kleiner Scherz, Doktor. Ach so. Kleiner Scherz. Das behaupten nämlich die Leute von mir hier. Tatsächlich? Ja, ja. Das ist allerhand, was? Ja. Übrigens, Ihre Miss Frail hat wohl noch niemand umbringen wollen. Miss Frail? Moment, ich fürchte, ich kann Ihnen jetzt wirklich nicht mehr ganz folgen. Genau das nämlich hat jemand Miss Desmond angedroht heute Morgen. Sie kennen doch Helen Desmond, unseren größten Kassenerfolg. Auf dem Gebiet der leichten Muse bin ich leider nicht so ganz auf dem Laufenden. Ich habe... Also, wie Sie sagen, hat irgendjemand Miss Desmond mit dem Tod gedroht? Genau das. Und deswegen habe ich Sie hierher gebeten, Doktor. Ja, ist das nicht eigentlich eine Sache für die Polizei? Die kümmert sich auch schon drum. Nur sehr ernst nehmen die Burschen diese Angelegenheit leider nicht. Naja, ich kann sie nicht mal übel nehmen. Sie vermuten nämlich eine Art Reklametrick hinter dieser Geschichte. Aber Helen... Meine Miss Desmond ist völlig aufgelöst. Für sie steht fest, dass irgendwer ihr ans junge Leben will. So, was halten Sie denn selbst davon? Ja, mir ist auch nicht ganz geheuer bei der Geschichte, muss ich Ihnen sagen. Und deswegen habe ich Sie hierher gebeten. Sagen Sie, Mr. Digby, in welcher Form erhielt Miss Desmond diese Drohung? Schriftlich. Sie bekam einen Brief heute Morgen. Anonym natürlich. Von der Frau irgendeines Verehrers, der angeblich alle ihre Filme gesehen hat und sich in sie verliebt hat. Den Brief habe ich hier. Ja, dürfte ich den mal sehen? Natürlich, sofort. Ja, so merkwürdig. Ich habe ihn doch selber in die Schublade gelegt hier. Einen Augenblick bitte. Miss Curtis, wenn Sie bitte so freundlich sein wollen. Ja, bitte. Wo ist der Brief, den ich von Miss Desmond mitgebracht habe? Ich habe ihn doch in die Schublade hier gelegt. Ja, in die andere Schublade, glaube ich, Mr. Digby. In die andere Schublade? Darf ich? Bitte. Ja, da ist er ja. Ja, da ist er. Ja, sowas. Ja, danke schön. Bitte schön, Dr. Morell, Sie mal lesen wollen, bitte schön. Ja, danke. Scheine auch schon ein bisschen den Kopf zu verlieren. Naja, ist auch kein Wunder bei dem, was sich hier tut. Wünschen Sie noch etwas, Mr. Digby? Bitte? Nein, danke, ich möchte. Aber vergessen Sie nicht, dieser, ich meine, Dr. Morell und ich, wir sind immer noch in einer Konferenz, ja? Ja, Mr. Digby. Ja. Na? Was sagen Sie zu dem Brief, Doktor? Dieser Brief, der war an Miss Desmonds Privatadresse gerichtet? Ja. Ihre normalen Verehrerbriefe kommen ins Studio, werden von hier aus bearbeitet und... Himmel nochmal, Sie schalten aber verdammt schnell, Doktor. Da Ihre Privatadresse wahrscheinlich nur Ihre Freunde kennen, dürfte damit das Feld schon abgesteckt sein. Ja, natürlich, natürlich, ja. Es ist zwar möglich, dass auch ein Außenstehender sich mal Ihre Privatadresse verschafft, aber das ist doch sehr unwahrscheinlich. Diese Privatadresse wird natürlich streng geheim gehalten. Nun, der Polizei muss das sicher doch auch aufgefallen sein. Vielleicht. Aber ich sag Ihnen ja, die hält das Ganze für Reklame. Bei mir ist der Groschen auch erst dann gefallen, als Sie davon anfingen, Doktor. Ja, dieser Brief ist wirklich in einer unmissverständlichen Sprache gehalten. Ja. Ich muss schon sagen, ich kann Miss Desmonds Aufregung verstehen. Ja, sie hat eine geradezu panische Angst. Morgen müsste sie wieder zur Aufnahme hier sein, aber sie erklärt einfach, sie komme so lange nicht mehr ins Studio, bis diese Sache geklärt ist. Sie weiß zwar genau, dass sie damit den ganzen Laden hier aufhält, aber das kümmert sie nicht. Doktor, ich sage Ihnen, Sie können es mir glauben oder nicht, Stars sind eine undankbare Gesellschaft. Da holt man sie von unten herauf und macht sie groß und dann spucken sie einem ins Gesicht. Ja, aber warum geben Sie sich dann all diese Mühe, Mr. Digby? Ja, was soll man denn machen? Die Leute schreien nach Stars und man muss ihnen eben Stars vorsetzen. Und auf diese Weise habe ich auch die Zenit-Studios hier aus dem Boden gestampft. Würden Sie sagen, dass Miss Desmond einen großen Freundeskreis hat? Tja, sie ist dick im Geschäft, hat hohe Gagen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, ja, ich verstehe vollkommen. Und einige der Angestellten hier im Studio sind vollkommen verrückt. Was ist denn, Miss Curtis? Ich habe Ihnen gesagt, ich möchte jetzt nicht gestört haben. Mr. Kevin, ich bin jetzt für niemanden zu sprechen. Also, wenn Sie glauben, dass ich mir das gefallen lasse... Kevin, was ist denn nun schon wieder los? Tun Sie doch nicht so ahnungslos. Sehen Sie denn nicht, dass ich gerade in einer Konferenz bin? Von mir aus in einer Badewanne. Aber ich bestehe darauf, dass das abgestellt wird. Dieser ganze Reklamerummel nur für Sie und kein Wort über mich. Was denn, was denn? Ja, glauben Sie denn im Ernst, dass es tatsächlich... Schauen Sie sich nur mal die Schlagzeilen in den Zeitungen an. Mr. Kevin, bitte. Helden Desmond, der Drohbrief. Tot Helden Desmond. Wer will Helden Desmond am Morgen? Jetzt hören Sie doch endlich auf! Bin ich vielleicht nicht auch einer von Ihren Stars? Bin ich vielleicht nicht Helens Partner im nächsten Film? Ja, Kevin, ja, aber es ist kein Reklametrick. Helen hat tatsächlich einen Drohbrief bekommen. Wollen Sie mich zum Narren halten? Das ist doch Ihre Handschrift, das riecht man doch 10 Meilen gegen den Wind. Ach, ich wusste ja nicht mal, dass die Presse von dieser Geschichte überhaupt schon Wind bekommen hat. Und sowieso alle Zeitungen schon voll sind mit Helen Desmond, seit sie mit Ihnen... Wie? Naja, alle Spatzenpfeifen ist ja schon von den Dächern. Jetzt aber raus. Ich gehe ja schon. Aber wenn nicht bald etwas mehr über mich und etwas weniger über Sie erscheint, dann haben Sie mich hier gesehen. Vertrag oder nicht Vertrag, Mr. Digby. Raus, sag ich! So. Jetzt hat er es vielleicht gefressen, der alte Garner, dass ich mich nicht so behandeln lasse. Mr. Kevin, ich glaube wirklich, Sie sind da eben ein wenig zu weit gegangen. Warum soll immer nur Sie groß herausgebracht werden? Es ist aber wirklich, wie Mr. Digby sagt... Miss Desmond hat tatsächlich einen Drohbrief bekommen. Dass ich nicht lache. Kevin. Herr Ashton, Sie haben mir gerade noch gefehlt. So? Was ist unserem Göttlichen denn heute wieder über die Leber gekocht? Halten Sie bloß die Klappe, Ashton, und gehen Sie mal aus dem Weg. Verzeihen Sie, dass ich überhaupt auf der Welt bin. So, jetzt werde ich mir meinen Manager vorknöpfen. Was ist denn da wieder los, Miss Curtis? Dicke Luft, was? Ach, er glaubt diese Geschichte mit dem Drohbrief, das sei alles nur abgekartete Reklame. Ja, im Studio redet alles davon. Aber ist es denn keine Reklame? Nein, wirklich nicht, Mr. Ashton. Mr. Digby macht sich größte Sorgen. Aus diesem Grund hat er ja auch Dr. Morell geholt. Dr. Morell? Ach. Er ist gerade bei ihm. Ich wollte eigentlich auch mit Mr. Digby sprechen. Die Szene, die morgen gedreht werden soll, muss wieder einmal völlig umgeschrieben werden. Das heißt, ich muss wieder einmal eine Nacht opfern, die ich viel lieber mit etwas anderem verbracht hätte. Also wenn Sie noch etwas warten wollen, Mr. Ashton, bis Dr. Morell wieder weg ist? Na schön, warten wir also. Dr. Morell hat er sich geholt. Was die beiden da drin sich wohl zu erzählen haben. Da sehen Sie, was ich hier alles am Hals habe, Doktor. Ja, wissen Sie, was dieser aufgeblasene Hans Wurst noch vor 2 Jahren war? Ich werde es Ihnen sagen. Kleine Rollen hat er aufgesagt. Steigbügelhalter war er in einem drittrangigen Provinztheater. Und nun sehen Sie sich heute an. Übrigens, seine Anspielungen vorhin da auf Helen und mich, das ist natürlich alles blanker Unsinn. Das zeigt nur, wer das Geisteskind der Mann ist. Ja, wirklich? Sehen Sie. Er ist eifersüchtig auf Helens Erfolge. Ja, so viel konnte auch ich seinen Worten entnehmen. Und gleichzeitig ist er ziemlich verliebt in Sie. Werden diese etwas verzwickten Gefühle erwidert? Na, eifersüchtig auf ihn ist Helen nicht. Das hat sie nicht nötig. Sie spielt gleich 10 Ronny Kevin es ein. Ob sie etwas verrückt nach ihm ist, das kann ich nicht sagen. Im Allgemeinen fliegen alle Frauen auf ihn, aber fragen Sie mich nicht, warum. Ja, ich werde meine Neugier bezähmen. Doktor, wollen Sie mir einen großen Gefallen tun? Ja. Und einmal zu ihr gehen, vielleicht können Sie Helen beruhigen. Und vielleicht bringen Sie dabei auch heraus, wer diesen Brief geschrieben haben könnte. Also gut, ich werde Miss Desmond heute Abend besuchen. Vielen Dank, Dr. Morell. Vielen herzlichen Dank. Keine Ursache, Mr. Digby. Ich darf also Helen anrufen und ihr sagen, dass Sie kommen. So um 6:30 etwa, ja? Gut, abgemacht. Also dann auf Wiedersehen, Doktor. Und nochmals tausend Dank. Tausend Dank, Doktor. Auf Wiedersehen, Dr. Morell. Auf Wiedersehen, Miss Curtis. Ein toller Mann, dieser Dr. Morell. Finden Sie nicht auch, Mr. Ashton? Das wäre wohl Ihr Typ. Was, Miss Curtis? Miss Curtis, verbinden Sie mich doch bitte mit der Wohnung von Miss Desmond. Sofort, Mr. Digby. Übrigens, Mr. Ashton ist hier, möchte Sie sprechen. Schicken Sie ihn herein, wenn ich fertig bin mit dem Gespräch. Ja, Mr. Digby. Noch einen Augenblick, Mr. Ashton. Wie? Ach so, ja, danke, danke. Warum da so zerstreut, Mr. Ashton? Ich? Na, Sie hatten eben so einen seltsamen Blick. Och, ich habe eben nur darüber nachgedacht, ob statt Helen Desmond nicht eigentlich dieser Ronny Kavanagh umgelegt werden müsste. Dr. Morell? Ja, also so stelle ich mir das Haus eines Filmstars vor. Ja, es freut mich, Sie gebührend beeindruckt zu sehen. Ja, wirklich. Dr. Morell? Ja. Und Mrs. Morell? Oh nein, Guten Abend. Ich bin nicht Mrs. Morell. Noch nicht. Miss Frail, meine Sekretärin. Oh, ich bitte um Entschuldigung. Bitte, bitte, das macht nichts. Keine Ursache. Darf ich bitten, Sie werden bereits erwartet? Ja. Gern. Miss Desmond, Dr. Morell. Oh, hello, mein lieber Doktor. Nun näher, nun näher. Hello. Und Miss Frail. Miss Desmond. Hello. Guten Abend, Miss Desmond. Kann ich Ihnen einen Drink anbieten, Doktor? Ach, vielleicht im Augenblick noch nicht. Oh. Danke vielmals. Aber bitteschön. Kommen Sie, nehmen Sie doch hier Platz, ja? Okay. Danke vielmals. Ach, ich habe gerade versucht, diese Parfümflasche hier zu öffnen, aber dieser Stöpsel, er scheint festgeklemmt zu sein. Soll ich mal versuchen, Miss Desmond? Sicher hat auch Dr. Morell eine starke Hand. Oh ja, doch. Erlauben Sie bitte. Sehr lieb von Ihnen. Oh, diese Flasche. Faszinierend. Gerade erst angekommen. Eine Sonderanfertigung nur für mich. Aha. Kann man mehr vom Leben verlangen? Nein. Dieses Parfüm muss sicher sehr teuer sein. Na, Dr. Morell, offen? Selbstverständlich offen. Welch ein Mann. Sie hatten nur das Siegel nicht gelöst. Nein, wirklich. Wie dumm von mir. Welch ein herrlicher Duft. Nicht wahr? Ach, tun Sie doch etwas auf Ihre Hand. Oh, vielen Dank. Danke. So? Oh. Na, mögen Sie es nicht? Doch, nur es ist ein wenig stark, nicht wahr? Ja, und darum gerade richtig für mich. Ich liebe starkes Parfum. Na, Doktor. Wollen Sie nicht auch mal schnuppern? Oh, gern mal schnuppern. Oh, das ist hervorragend, zweifellos, ja. Das ist sicher von einem Ihrer Verehrer. Wie haben Sie das nur herausgebracht? Tja, erst heute bekamen Sie dieses Parfum, sagen Sie? Ja, warum? Mit der Post. Ich verstehe gar nicht, was Sie meinen. Naja, ich möchte nur wissen, sagen Sie, wie viele Leute kennen Ihre Privatadresse? Oh, ach Sie, Sie meinen wohl im Zusammenhang mit diesem entsetzlichen Brief von heute Morgen? Ja, und darum auch mein Besuch, Miss Desmond. Ich bin gekommen, um Ihre Befürchtungen zu zerstreuen und zu versuchen, diesem Schreiber auf die Spur zu kommen. Ich fühle mich auch schon viel ruhiger und sicherer, seit Sie hier sind. Ja? Es muss ja einfach wunderbar sein, Miss Frail, einen Job wie den Ihren zu haben. Glauben Sie? Und solch einen großartigen Boss. Ach, ich würde ja alles dran geben, mit Ihnen tauschen zu können, wenn die Leute nur ahnen würden, wie schrecklich mein Leben ist. Ach, und da stellt man sich immer vor, es müsse so unterhaltsam sein. Unterhaltsam? Wie ein Stück Ware behandelt zu werden, sich ausbeuten zu lassen von Blutsaugern wie Hall Digby? Ich fand Ihren Chef eigentlich recht liebenswert. Na? Naja, also entschieden liebenswerter als diesen Mr. Kavanagh zum Beispiel. Oh, Ronny. Oh, na. Hat der wieder einmal einen seiner Tobsuchtsanfälle aufgeführt? Ja, allerdings. Na, da hat er sicher nur wieder mal gespielt. In Wirklichkeit ist doch Ronnychen gar nicht so. Er ist eitel und nimmt sich wichtig, aber das gehört wohl dazu bei unserem Geschäft. Und schließlich... Die Frauen, die sind ja wie wild hinter ihm her. Gefällt er Ihnen auch, Miss Desmond? Tatsache ist, ja. Aber warum? Ach, nur so. Ja, er ist ziemlich verrückt nach mir. Aber Sie glauben doch nicht etwa, dass er... Nein. Na, natürlich, er ist vielleicht eifersüchtig, weil ich mehr ziehe als er, aber... Och, vielleicht ist er auch nur so durcheinander mit seinen Gefühlen, dass er tatsächlich nicht mehr ganz klar in seinem Kopf ist. Nicht wahr, Doktor? Sie meinen, dass jeder das tötet, was er liebt. Ja, dann müsste ich allerdings Sie längst umgebracht haben, Miss Frail. Ja, nein. Aber Ronny sieht das doch ganz und gar nicht ähnlich. Na, sowas, das wäre bestimmt nicht nach seinem Geschmack. Ashton dagegen... Diese widerliche kleine Ratte. Er hat so eine seltsame Art von Humor. Ashton? Der Drehbuchautor, der den Film schreibt, ja, den wir gerade machen. So. Ted Ashton. Er hasst mich wie die Pest. Aber warum nur? Weshalb? Ach, wissen Sie, er ist einer von diesen Hochgestochenen. Hält nichts von mir, weil ich ihm seine Dialoge nicht richtig spreche. Ja, kann ich denn etwas dazu, dass ich keine Schauspielerin bin? Warum bezahlt man mich denn? Na, warum? Aber Sie sind doch ein Star, Miss Desmond. Und zwar der größte Kassenerfolg, den die Zenit je gesehen hat. Die Leute stehen Schlange. Aber nicht, um mich spielen zu sehen, sondern weil ich das Nötige mitbringe. Aha, ja, natürlich. Und es Ihnen auch zu servieren verstehe. Wie auf einem Tablett. Ja. Ja. Miss Desmond... Ist es Ihnen eigentlich schon aufgefallen, dass dieser Brief, der da an Ihre Privatadresse kam, wahrscheinlich aus Ihrem Freundes- oder Bekanntenkreis sein muss? Wie? Sie meinen... Ja. Ja? Ja, natürlich. Och, Sie haben recht. Obwohl ich es mir eigentlich gar nicht vorstellen kann. Ja, dann haben wir doch wohl schon einen wichtigen Anhaltspunkt. Hat denn der Briefschreiber damit nicht schon einen schweren Fehler begangen? Sehen Sie, Miss Desmond, das ist typisch für einen solchen Fall. Der Verbrecher kann gar nicht anders. Ein innerer Zwang, eine unüberwindliche Besessenheit treibt ihn unbewusst dazu, sich selbst zu verraten und schließlich sein eigenes Verderben herbeizuführen. So gütig, Miss Frail, vielen Dank. Ach bitte, wovon spricht sie? Ich glaube, das geht etwas über meinen Horizont. Nun, Miss Frail meint lediglich, dass der Brief einfach hierher adressiert werden musste, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Wäre er nämlich an die Adresse des Studios gegangen, dann hätten Sie ihn wohl nie zu Gesicht bekommen, nicht wahr? Oh ja. Ach, vielen Dank, Dr. Morel. Stimmt. Wissen Sie, meine Verehrerpost, die kommt ja immer sackweise. Ich kann mich überhaupt nicht darum kümmern. Und auch die Leute in der Werbeabteilung werden damit wohl nicht viel Zeit verlieren, nehme ich an. Naja, und hätte man den Brief dort gelesen, dann wäre er Ihnen ja auch wahrscheinlich vorenthalten worden, um Ihnen all diese entsetzlichen Aufregungen zu ersparen. Oh, oh, Dr. Morel, was ist? Doktor, helfen Sie mir. Mir wird auf einmal wieder ganz schwach. Ja, ich seh's. Ja, das muss der Schock sein. Moment, Augenblick. Hier, bitte, fassen Sie mal an, legen wir Sie auf die Couch, Miss Frail. So. Ja. Vielen Dank, Doktor. So. Kann ich etwas für Sie tun? Schluck Wasser vielleicht? Nein. Legen wir ihr die Beine hoch. Nein, lassen Sie, das mache ich schon. Ja, bitte so. Schön. Aber bitte bleiben Sie bei mir, Doktor. Ja, selbstverständlich. Dann wird es mir doch gleich wieder besser gehen. Geben Sie mir Ihre Hand. Ja. Ja, so. Wie stark doch ihre Hand ist und wie feinnervig zugleich. Ich fühle schon, wie diese Kraft auf mich übergeht. Und das will keine Schauspielerin sein. Was die Sache so schrecklich macht, ist die Vorstellung, dass dieser Briefschreiber wahrscheinlich aus meinem Bekanntenkreis ist. Ganz ruhig, Mr. Smith. Denn schauen Sie, sicher wissen wir das ja noch gar nicht. Vielleicht hatten Sie Dienstboten, die Ihre Adresse an Fremde weitergaben. Ja, natürlich. Sehen Sie? Bitte, jetzt habe ich auch wieder so ein Kammerkätzchen, das sicher mit Fremden recht leichtsinnig ist. Ja, und auch durch Geschäftsleute zum Beispiel kann Ihre Adresse ohne böse Absicht einem Fremden bekannt geworden sein oder auch durch einen Handwerker. Es ist also durchaus noch nicht erwiesen, dass dieser Drohbrief nicht vielleicht auch der Scherz eines Unbekannten ist. Meinen Sie wirklich? Ich fühle mich schon fast beruhigt. Oh nein. Nein, bitte, lassen Sie mir Ihre Hand. Gern. Jedenfalls, wer dieser Briefschreiber auch ist, Sie stehen unter Polizeischutz, vergessen Sie das nicht. Posten sind hier so gut aufgestellt wie in den Studios. Sie glauben also wirklich, ich könnte es wagen, morgen wieder im Studio zu arbeiten? Sie sind doch genauso sicher wie hier. Ich weiß nicht. Wenn Sie mir allerdings versprechen wollten, selbst ein wenig im Studio nach mir zu sehen. Aber Miss Desmond, das ist wirklich nicht nötig. Nein. So nein, wenn Sie nicht mitkommen, dann setze ich keinen Fuß vor die Tür. Nur in Ihrer Nähe, da werde ich mich sicher fühlen. Also gut, dann begleite ich Sie. Ach. Sie können nun also in aller Ruhe zu Bett gehen. Das werde ich, Doktor. Und von Ihnen träumen. Gute Nacht, Miss Desmond. Herein. Ja? Dr. Morell ist hier, Mr. Digby, und Miss Frail. Ja. Oh, guten Morgen, Doktor. Guten Morgen, Mr. Digby. Dies hier ist Miss Frail. Oh, Miss Frail. Sie sind also doch noch gekommen. Sie wissen doch, Probeaufnahme. Oh, Mr. Digby. Doch, doch. Ja, also, Miss Frail bestand heute sehr nachdrücklich darauf, mich zu begleiten. Ja. Eigenartig, welche Anziehungskraft doch der Film besitzt. Ich meine vor allem auf junge Mädchen, auf Teenager. Vielleicht wollte Miss Frail Sie nur nicht mit unserer männermordenden Helen Desmond allein lassen, Doktor. Ich glaube nämlich, Sie sind gerade Ihr Fall. Oh, naja, also ich brachte Miss Desmond gerade in Ihre Garderobe. Ja, wir haben es sicher nur Ihnen zu verdanken, dass Helen... Oh, bitte nehmen Sie doch Platz, Miss Frail. Danke schön. Doktor, ich meine, dass Miss Desmond heute im Studio erschienen ist. Sie haben sie offenbar zu nehmen gewusst. Nicht wahr, Miss Frail? Ja. Mr. Digby, Mr. Kavanagh ist am Apparat. In einer sehr dringenden Angelegenheit. Kavanagh, na schön, da verbinden Sie mich eben, Miss Curtis. Augenblick bitte, Doktor. Entschuldigung. Bitte, ja, selbstverständlich. Digby, was ist nun schon wieder los, Kavanagh? Wie bitte? Von wo sprechen? Garderobe, kommen Sie sofort. Also, da muss ich doch wirklich sagen... Was ist denn, Mr. Digby? Jetzt hat Kavanagh auch einen Drohbrief bekommen von einem Ehemann irgendeiner Frau. Ronnie Kavanagh? Ja. Naja, das sieht ja wirklich nach einer reizvollen Entwicklung aus, aber ich hatte etwas in dieser Art eigentlich kommen sehen. Das ist doch die typische Reaktion, die man von einem Mann wie Kavanagh erwarten kann. Sie wollen sagen... Naja, ich glaube, ein Minimum von Beobachtungsgabe genügt, um zu erkennen, dass er sich selbst diesen Drohbrief geschrieben hat. Aber warum denn, Dr. Morell? Naja, Mr. Digby weiß schon, warum. Glauben Sie das wirklich? Das ist doch ein etwas merkwürdiges Zusammentreffen. Dass er einen ähnlichen Drohbrief wie Miss Desmond bekommen sollte, in seinem Fall natürlich von einem eifersüchtigen Ehemann. Also nur ein Manöver, um auch in die Presse zu kommen. Also von allen Herren verbrannten Idioten. Sehr originell ist dieser Einfall nicht. Nein, was habe ich Ihnen gesagt, Doktor? Nur Kopfschmerzen machen Sie einem, alle miteinander. Jetzt wissen Sie, wie es bei uns hinter den Kulissen aussieht, Miss Frail. Ganzen Tag hat man nur hinter einer Bande aufgeblasener, tollwütiger Strohköpfe herzulaufen. Und ich habe Ronnie Kavanagh immer so bewundert. Ich fand ihn immer so viel besser als Helen Desmond. Was wohl auch nicht anders zu erwarten war, Miss Frail. Also ich muss auf jeden Fall jetzt mal zu ihm und versuchen, ihn zu besänftigen. Ich muss ihn beruhigen. Kommt er wieder angeschossen wie gestern und macht uns die Hölle heiß. Wenn Sie einen Augenblick erwarten wollen, ich will sehen, dass Sie gleich wieder zurückkommen. Selbstverständlich, wir warten gern. Also wirklich, Dr. Morell, sich so zu benehmen... Haben Sie denn was anderes von ihm erwartet? Oh nein, ich meine nicht Ronnie Kavanagh. Ich meine diese Helen Desmond. Einfach entsetzlich. Ja? Wirklich? Dr. Morell? Ja, was ist? Sehen Sie nur dort, im Papierkorb. Im Papierkorb? Ja, diese Schachtel. In ihr war dieses Parfum, dieses schrecklich starke Zeug, das Miss Desmond gestern bekam. Dann hat er es ihr also geschickt. Wer? Mr. Digby. Ach. Ja, es muss einfach so sein. Sie sprach doch von einer Sonderanfertigung. Sehr interessant, ja. Und was folgern Sie daraus? Nun, dass auch Mr. Digby in Sie verliebt ist. Ach, Miss Frehl, ich würde sagen, in diesen etwas bunten Kreisen, in denen wir uns zurzeit bewegen, braucht ein duftendes Angebinde sicher nicht gleich etwas mit Liebe zu tun zu haben. Oh, wie schade. Und ich dachte schon, ich hätte eine wichtige Entdeckung gemacht. Sie haben nur entdeckt, dass die Putzfrau heute Morgen vergessen hat, den Papierkorb zu leeren. Oh, Verzeihung. Ich dachte, Mr. Digby sei hier. Nein, er ist zu Mr. Cavendish gegangen, Miss Curtis. Oh. Er wird aber gleich wieder hier sein. Entschuldigen Sie bitte, aber das ist mein Telefon. Was ist los, Doktor? Kriegen Sie einen Schnupfen? Ein Schnupfen? Ja, Sie ziehen so komisch die Nase hoch. Ach so. Naja, wenn Sie es sagen, dann wird es ja wohl schon so sein. Ja, Mr. Digby. Ja, ich hole ihn. Dr. Morell, kommen Sie bitte rasch. Ja? Scheint was los zu sein. Mr. Digby ist Dr. Morell. Er ist sehr aufgeregt. Dr. Morell hier? Was? Ah. Und Sie sind mit Ihrer Garderobe? So. Ja, ist gut, Mr. Digby. Ich komme sofort. Was handelt es sich, Doktor? Um Miss Desmond. Sie ist verschwunden. So, da bin ich, Mr. Digby. Was ist los? Endlich, Doktor. Also, ich ging zu Cavendish, sagte ihm, wir würden uns dieser Briefgeschichte annehmen, um den Mann zu beruhigen, Sie verstehen? Ja. Anschließend sah ich hier in die Garderobe, um zu sehen, was Helen macht. Ja, und Cavendish, der blieb in seiner Garderobe? Ja, er ist noch dort. Aber Miss Desmond muss doch irgendwo sein. Ja, ich habe gewartet und gewartet und als sie dann immer noch nicht kam, habe ich im ganzen Studio herumtelefoniert. Aber kein Mensch will irgendetwas von ihr gesehen haben und jetzt bin ich wirklich ernsthaft in Sorge. Sie schien vollkommen in Ordnung, als wir sie hier verließen. Das war sie doch, nicht wahr, Doktor? Ja, ja, aber das war immerhin schon vor einer halben Stunde. Sie ging noch einmal ihren Text durch, den Text der Szene, die heute gedreht werden soll. Irgendetwas stimmt hier nicht, darauf möchte ich wetten. Na, weit kann sie ja nicht sein. Oh, ihre Parfumflasche hat sie offen gelassen. Himmel, dieses Zeug ist wirklich stark. Ja, ich hätte darauf bestehen sollen, dass man sie nicht einen Augenblick allein lässt. Aber die Garderobieren wollen nichts mit ihr zu tun haben. Sie treibt sie alle die Wände hoch. Tja. Anzeichen eines Kampfes sehe ich eigentlich nicht. Und außerdem hätte sie dann ja wohl auch geschrien. Ja, Helen, ganz bestimmt. Naja, woraus doch sicher zu schließen ist, dass sie den Angreifer entweder kannte oder unerwartet von hinten überwältigt wurde. Bitte? Ich hatte ihr gerade auch noch ein Beruhigungsmittel gegeben. So? Ja, vielleicht war die Dosierung ein wenig stark. Vielleicht ist sie sogar hier im Stuhl eingeschlafen und dann... Dr. Morell? Was ist das? Da stöhnt doch jemand. Ja. Aber wo? Ich glaube doch im Schrank. Hey, das ist Helen! Oh, Helen! Auf die Couch, Doktor. Ja, sofort. Mein Gott, die Ärmste. Sie ist ohnmächtig, scheint mir. So, jetzt. Das sehen Sie doch nur. Vorsichtig rum. An Händen und Füßen gefesselt mit Nylonstrümpfen. Mit einem dicken schwarzen Schal um das Gesicht. Echt Kaschmir. Nehmen Sie doch weg, den Kaschmirschal. Mein Gott, wie fest der geknotet ist. Und dann nehmen wir ihr diese entsetzlichen Fesseln ab, bitte. Ja, schon. Ja, ja, sofort hier an den Bauchlöcheln. Zusammengeschnürt. Dr. Morell, was ist mit ihr? Ja, ist sie... Sie lebt, ja, sie lebt. Oh. Mein Gott, sie hätte ersticken können. Ja, wir sind gerade noch rechtzeitig gekommen. Oh, sie kommt zu sich. Jetzt schlägt sie die Augen auf. Es ist alles in Ordnung, Miss Desmond. Es ist alles in Ordnung, Helen. Das Ding schiebt. Ich weiß gar nicht, ich habe meinen Text gelesen und ich muss plötzlich eingeschlafen sein. Ja, ja, darin sind wohl diese Beruhigungstabletten schuld gewesen. Sie sind tatsächlich ein wenig stark. Sie ist jetzt selbst. Und es kann auch sein, dass sie ohnmächtig geworden sind, nicht wahr? Die Aufregung der letzten Tage und all das, nicht? Was meinen Sie, Mr. Digby? Wie? Kann doch stimmen. Ja, ja, das, natürlich, ja. Natürlich, Helen. So wird es wohl gewesen sein. Du bist einfach ohnmächtig geworden für ein paar Minuten. Jetzt ist aber alles wieder gut, Miss Desmond. Ja, kommen Sie, ruhen Sie sich noch ein bisschen aus. Das ist mein Kopf. Das ist so komisch. als ob ich in einem Sack gesteckt hätte. Das sind nur die Nachwirkungen dieser Tabletten, Mr. Smith. Aber Ruhe. Nur Ruhe. Bitte, sei doch ganz ruhig. Es ist ja alles wieder in Ordnung. Ich komme gleich wieder. Nein, bitte, Doktor. Aber ich habe ja solche Angst, wenn Sie nicht in meiner Nähe sind. Miss Frail wird sich Ihrer annehmen, Mr. Smith. Und ich komme ja sofort wieder. Oh, Dr. Morell! Oh, oh. Ja, bitte, herein. Guten Tag, Mr. Kegel. Guten Tag. Ich bin Dr. Morell. Bitte. Danke. Ach ja, ich saß in Digbys Büro gestern Nachmittag. Hat er Sie wegen dieses Drohbriefs zu mir geschickt, den ich heute bekam? Nicht direkt. Aber Sie untersuchen doch auch diese Helen Desmond-Geschichte. Ja, das tue ich. Hm. Aber die Drohung, die Sie erhielten, die klingt doch wesentlich gefährlicher. Ich empfehle Ihnen sofort, die Polizei kommen zu lassen. Die Polizei? Ja. Tja, sehen Sie... Die Polizei wird der Sache bestimmt schnell auf den Grund kommen. Ja, sehen Sie, Dr. Morell, um Ihnen reinen Wein einzuschenken, diesen Brief habe ich mir selbst geschrieben. Eine Art Scherz, verstehen Sie? Kein sehr guter vermutlich. Nein, bestimmt nicht. Also, vergessen wir das Ganze, ja? Ich meine, es tut mir aufrichtig leid und so weiter und so weiter. Ja, gut, wie Sie wünschen. Aber was ist eigentlich mit Helen? Ist diese neueste Episode auch nur ein Scherz? Einer von Digbys berühmten Reklametricks? Nein. Diese Sache ist ziemlich ernst, würde ich sagen. Aha. Ob nicht Ashton am Ende diesen Brief geschrieben hat? Dieser Drehbuchautor, na, Sie wissen doch. Ja, ich habe von ihm gehört. Ich glaube, die beiden haben sich vorher nämlich wieder einmal gestritten. Und zwar in ihrer Garderobe. Ja, ja, ich habe es deutlich gehört. Hinaus mit Ihnen, hat sie gerufen. Und treten Sie mir nie mehr unter die Augen. Hat sie das tatsächlich gesagt? Na, ja. Ja. Ob sie freilich mit Ashton sprach, weiß ich nicht. Aber fragen Sie doch einmal selbst, wenn Sie es interessiert. Danke, Mr. Kavanagh. Das werde ich tun. Ja, herein. Oh, hallo. Sie sind doch Dr. Morell. Und Sie, Mr. Ashton, wenn ich nicht irre. Ja, ein Drehbuchautor mit wundgeschriebenen Fingern. Hat man Sie nicht wegen dieser Helen Desmond-Geschichte geholt? Doch, stimmt. Na, genau. Dann viel Vergnügen. Wenn Sie mich fragen, ein billiger Reklametrick. Obwohl es sicher Leute gibt, die sich ganz gern einmal an Helen Desmond nur vergreifen würden. Sie auch? Ich? Sie scheinen ihr nicht gerade sehr gewogen zu sein. Ich kann sie nicht ausstehen. Und das weiß sie auch. Eine hübsche Fassade, aber nichts weiter dahinter. Ein hübscher Puppenmund, aber ohne viel Freude an guten Dialogen. Hören Sie nur, welchen Dialog ich heute wieder für Sie zurechtmachen musste, für die Szene, die heute Nachmittag gedreht werden soll. Weg von mir und kommen Sie nie wieder. Hinaus mit Ihnen und treten Sie mir nie mehr unter die Augen. Warum lachen Sie? Ich lache, weil Mr. Kavanagh Miss Desmond bei diesem Ausbruch vorhin belauschte. Und? Und dachte, Sie beide, Sie hätten sich gestritten. Echt, Kavanagh? Nicht zu merken, dass sie nur ihren Text probt. Aber dieser Kavanagh hat ja nur stets seine eigenen Schlagzeilen im Kopf. Na dann vielen Dank für die Auskunft, Mr. Ashton. Sie haben mir wirklich ein schönes Stück weitergeholfen. Wie klug von Ihnen, Dr. Morell, Helen nichts von diesem Attentat in Ihrer Garderobe wissen zu lassen. Sie hätte ja nur die Nerven verloren. Ja, aber an Arbeit wäre da nicht mehr zu denken gewesen. Ja, wenn wir Sie nicht hätten, Doktor. Um Gottes Willen, nicht auszudenken wäre das. Wie wäre es mit einer Tasse Tee, Miss Frail? Oh ja, gern. Sie auch, Dr. Morell? Ja, gern. Lassen Sie uns doch bitte Tee bringen, Miss Curtis, ja? Ja, Mr. Digby, sofort. Ja, Dr. Morell. Da werden wir jetzt wohl die Polizei holen müssen. Glauben Sie wirklich? Da wollen Sie denn, dass diese Geschichte sich wiederholt? Miss Desmond könnte jetzt ja schon tot sein, erstickt. Ich glaube, eine Wiederholung können wir jetzt doch verhindern. Inwiefern bitte? Nun, ich kenne jetzt den Täter. Was sagen Sie? Sie sind dem Täter schon auf der Spur? Doktor, wer ist es? Sehen Sie, Mr. Digby, Eifersucht ist ein Gefühl, das die verschiedensten Formen annehmen kann. Eifersüchtig kann man aus einer ganzen Reihe von Gründen sein. Es gibt ja sogar den berühmten Satz, ohne Eifersucht keine Liebe, der natürlich immer von allen jenen zitiert wird, die selbst eifersüchtig veranlagt sind. Naja, da gibt es zum Beispiel Eifersucht auf die Erfolge anderer. Ein Schauspieler zum Beispiel, der eitel und kleinlich ist, zwei Eigenschaften, die sich meist paaren, der kann es oft nicht ertragen, wenn jemand ihn in seinem Beruf überflügelt. Ronny Kavanagh. Dann war er es also. Nein, warten Sie noch, Mr. Digby. Und dann gibt es noch eine andere Form von Eifersucht. Die Eifersucht eines unausgeglichenen Menschen, in dem sich hoffnungslose, wahnwitzige Eifersucht langsam tiefer und tiefer frisst, bis sie eines Tages zum Ausbruch kommt in einer teuflischen, einer sinnlosen Gewalttat. Ihr Tee, Mr. Digby. Oh ja, vielen Dank, Miss Curtis. Eifersucht wie Sie zum Beispiel Sie gegenüber Miss Desmond hegten. Wahnwitzig, ohne alle Vernunft und guten Grund. Meinen Sie mich? Ich meine Miss Curtis. Was? Mich? Ja, Sie. Sie schrieben diesen Drohbrief und Sie überfielen dann auch Miss Desmond. Ja, ich war's. Sie waren es? Miss Curtis? Ja, ich habe es getan. Ich habe es getan. Ich hasse diese Frau. Ich habe sie immer gehasst. Alles immer nur für sie. Geld, Liebe, Ruhm, Erfolg, alles immer nur für sie. Aber umbringen wollte ich sie nicht. Ich weiß nicht, was ich tun wollte. Ich wollte ihr irgendwas antun. Ich weiß nicht. Irgendetwas. Aber umbringen wollte ich sie nicht. Die arme Miss Curtis. Wissen Sie, Dr. Morell, eigentlich tut mir dieses Mädchen leid. Das freut mich, Miss Frail. Mitleid ist die einzig richtige Einstellung einem Menschen mit getrübtem Geist gegenüber. Also offen gesagt, ich bedauerte eigentlich weniger Ihren Geisteszustand. Sondern das Misslingen Ihrer Tat. Ja, ich weiß, es ist ganz und gar unrecht, aber verdient hat Miss Desmond diesen Denkzettel, finde ich. All dieser Luxus und Glanz und gleichzeitig diese innere Leere. Was sicher nur so viel heißt, dass auch Sie unser Verständnis verdient. Nein, da hört bei mir das Verständnis auf, Dr. Morell. Wie können Sie auch nur einen Funken von Sympathie übrig haben für so eine oberflächliche Frau? Schon dieses fürchterliche Parfum, das sie an sich hat. Es half mir immerhin, diesen Fall zu klären. Wieso? Habe ich Ihnen das noch nicht erzählt? Nein, natürlich nicht. Überhaupt haben Sie noch viel zu viele Geheimnisse vor mir. Naja, um aber auf das überwältigende Parfum von Miss Desmond zurückzukommen. Damit hat sich Miss Curtis schließlich verraten. Ich roch es gleich an ihr, als sie in Digbys Büro kam, während wir dort allein waren und warteten. Sie wissen nachdem noch, Mr. Digby zu Ronny Kavanagh gegangen war? Ja. Da roch ich Helen Desmonds Spezialmischung an Miss Curtis. Also deswegen schnupperten Sie und so... Wie sonst sollte Miss Curtis an dieses Parfum gekommen sein, wenn nicht durch nahe Berührung mit Miss Desmond? Also wirklich, Dr. Morell, Sie riechen doch immer den Braten. Wenn das Miss Desmond sein sollte, um mich zum Abendessen heute einzuladen. Dann sag ich, Sie seien aus. Hallo, hier bei Dr. Morell. Oh, Mr. Digby. Wie? Oh, das ist aber wirklich rasend nett von Ihnen. Aber ja, Mr. Digby, ich bin begeistert. Vielen herzlichen Dank. Ja, gern. Wiedersehen, Mr. Digby. Dann Soll das vielleicht heißen, dass Sie mich nur plötzlich verlassen und Filmstar werden wollen, Miss Vale? Nein, vielen Dank. Von Filmstars habe ich vorerst genug. Nein, Mr. Digby hat mir nur ein kleines Geschenk versprochen. Eine Flasche Parfum. Eine Sonderanfertigung. Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, hörten Sie heute ein Kriminalstück von Ernest Dudley. Ein neuer Fall für Dr. Morell. Die Personen waren Dr. Morell, Alf Tamin, Miss Frail, Milja Vögen, Helen Desmond, Edith Teichmann, Mr. Digby, Kurt Haas, Ronnie Kavanagh, Paul Robert, Miss Curtis, Ortrud Bechler, Mr. Ashton, Karl Box, Zofe, Steffi Helmar. Ton und Schnitt Hans Jakobs und Gisela Holzapfel. Die Spielleitung hatte Oskar Nitschke.